vergisst denn immer, was man schreibt, und ist auch froh, dass man es vergessen hat. Also, ich habe ja drei Begriffe, über die ich reden will. Ich habe gerade gesehen, auf dem kleinen Flyer ist es noch anders angekündigt. Die drei Begriffe sind Pop, Kultur, Linke, und die kann man auch zusammenziehen. Also es gibt eine Popkultur-Linke, und ich gehe mal davon aus, dass ich hauptsächlich über die auch reden soll. Und hatte ja so als These vorab Morten gesagt, ich könnte mir vorstellen, zu sprechen darüber, warum der Pop anational ist oder unnational, nicht antinational. Warum Kultur, respektive Popkultur, international sich verstanden hat und warum das, was in den 90er Jahren dann Poplinke oder Kulturlinke oder eben Popkulturlinke genannt wurde, merkwürdig national sei, und zwar in Klammern Deutsch. Das kann man erstmal so rein phänomenologisch kurz aufklären, dahingehend, dass es war eben gerade von diesem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus die Rede. Ich habe da auch mal mitgearbeitet, ein bisschen bei dem Artikel zur Subkultur, der drin ist, respektive Gegenkultur, also der FKWG ist ja schon veröffentlicht, und hatte damals vorgeschlagen, auch einen Artikel aufzunehmen zur eben Pop-Linke. Und das ist ein internationaler Beirat, der da wirkt, und niemand konnte das mit diesem Begriff anfangen. Und das wird sehr schnell deutlich, wenn man sich mit der Geschichte der Entwicklung der Massenkultur beschäftigt oder eben Popkultur beschäftigt, dass genau dieses Phänomen, also bestimmte politische Ansprüche an den Pop zu stellen und das selber dann auch zur Grundlage der politischen Haltung zu machen, dieses Phänomen, was eben Poplinke kennzeichnet, ich sage natürlich noch mehr zu, und Kulturlinke kennzeichnet, das ist das, was nur in Deutschland gegeben hat. Und zwar kann man vielleicht grob zwei Bedingungen dafür nennen. Die eine Bedingung ist einfach die, dass in den beiden Ländern, die maßgeblich an der Entwicklung der Popkultur beigetragen haben, nämlich natürlich die Vereinigten Staaten und Großbritannien, dass in beiden Ländern in je spezifischer Weise noch Reste einer Arbeiterkultur vorhanden sind und die Entwicklung der populären Kultur dann immer zu tun hatte auch mit einer bestimmten Verzahnung von nicht nur Arbeiterkultur, sondern eben auch sowas, was man so ein bisschen einfach nennen würde, wie Klassenkampf oder Arbeiterbewegung. Auch immer problematischerweise, aber das ist sehr ein anderes Thema. Das hat es in Deutschland nicht gegeben. Also das ist klar, dass das, was wir so an Arbeiterbewegung noch aus der Weimarer Republik kennen, mehrfacherweise seither zerstört wurde. Das ist klar durch den Nationalsozialismus, aber auch durch die Politik der Nachkriegszeit. Und das hat auch Auswirkungen auf das, wie sich dann eben so eine Popkultur formiert. Ganz entscheidend dafür, wenn man sagt, Pop-Linke ist ein Phänomen der 90er Jahre, ist natürlich die Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Zum einen und zum anderen das, was in der dann Vereinigten Bundesrepublik passiert ist, 91, 92 und folgende, nämlich die Pogrome, Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen und so weiter, wo sozusagen diese Pop-Linke wesentlich ihren Gegenstand gefunden hat. In welcher Form werde ich auch noch sagen. Also das ist nur so als allergröbste Einleitung. Ich rede über ein Phänomen, das sehr spezifisch, ja nicht nur deutsch ist, sondern spezifisch verbunden ist, auch mit der deutschen Geschichte. Und ich habe jetzt so kleine, wie soll man sagen, so kleine Episoden, die sind teilweise länger, teilweise kürzer, scheinen teilweise auch gar nichts mit dem Thema zu tun zu haben. Und ich glaube, dass sich so insgesamt in so einem Netz ergibt. Und wir können dann, wenn noch Zeit ist oder Lust ist, darüber gerne reden. Wenn wir über Pop reden, also das ist eigentlich das, wo mein Hauptinteresse dran hängt, das überhaupt POP ist und wie dieser Begriff sinnvoll benutzt werden kann. Wenn wir über POP reden, dann können wir mittlerweile davon ausgehen, dass nahezu alles zu POP erklärt werden kann. Ganz signifikant fand ich Ende der 90er Jahre, dass POP eingewandert ist in so ganz normale bürgerliche Zeitungen und Magazine, etwa in dem Zeitmagazin, also diese Beilage von der Zeitschrift Die Zeit, Zeitung Die Zeit. Da gab es eine Serie, die lief unter dem Titel Popstars, und da war in einer Woche Gerhard Schröder, bereits als amtierender Kanzler, und in der nächsten Woche war Dolly Buster, also diese Pornodarstellerin, als Popstar vorgestellt. Und nicht nur die Tatsache, dass jetzt diese Person überhaupt sozusagen kanonisiert werden für ein ja nach wie vor sehr bürgerliches Publikum oder zumindest ein Publikum, was sich als bürgerlich versteht, sondern auch natürlich diese spezifische Zusammenstellung, also dass man wirklich so dermaßen zwischen den Fingern springen kann, ist ja sehr signifikant dafür, was da mit der sogenannten Pop-Kultur passiert ist. Ich will eine These jetzt bringen, die kommt nicht von mir, ich finde die aber so als Orientierung ganz sinnvoll für diesen Gesamtkomplex. Die kommt von Dietrich Diederichsen, nämlich eine Unterscheidung, die er macht zwischen Pop 1 und Pop 2. Pop 1 ist der, wie Diederichsen das schreibt, der spezielle Pop. Das ist der Pop, wo man sich darauf berufen kann, dass der Pop gegen den Mainstream steht, also dass der Pop gerade eine Nische darstellt und sozusagen eine reflektierte Art der Popkultur immer etwas Subversives ist, etwas Dissidentes ist und immer eine Form von Widerstand eigentlich darstellt. Sei es eben auch nur kulturell oder symbolisch. Also das ist eine Form von Pop, wie Diederichsen das darstellt, die eigentlich bis Anfang der 90er Jahre vorherrschend war, die im Übrigen auch Grundlage war für das, was dann Selbstverständnis der Pop-Linken war, nämlich davon auszugehen, dass man sozusagen mit einem speziellen Wissen um Popkultur und mit speziellen auch aus dem Pop kommenden Lebenshaltung sich abgrenzen würde vom Mainstream, also das immer als Gegensatzpaar. Was übrigens auch eine sehr deutsche Unterscheidung ist, das so eng gegeneinander zu stellen. Der Pop 2 ist dann der allgemeine Pop, also genau der Zustand, wo eben Menschen wie Gerhard Schröder oder auch Dolly Buster in einer Reihe als Pop-Ikonen auftauchen können. Und gleichzeitig aber eben nicht einfach nur eine Verallgemeinerung, sondern auch eine Verallgemeinerung dieses Subversionsanspruchs. Also auch eine Verallgemeinerung der Idee, dass Pop irgendeine Form von Widerständigkeit darstellen würde. Also wenn man irgendwie sich affirmativ, also bejahend, positiv auf die Popkultur bezieht, dann ist alleine das schon, und das muss man ja noch gar nicht mehr weiter begründen, ist alleine das schon eine Form von Abweichung und ist natürlich eine Paradoxie, weil diese Abweichung sozusagen immer eine Abweichung von etwas ist, woran man gleichzeitig immer wieder teilnimmt. Ich habe zwei für die Popkultur insgesamt zentrale, wie soll man sagen, Ikonen, über die ich einleitend reden will, um etwas Lustiges aufzuzeigen. Das ist jetzt so ein kleiner Abschnitt, der erstmal wieder so ein bisschen ausbricht, aber ich finde das vielleicht so als Hilfe ganz unwichtig, dass daran einzig wird. Das ist klar, Che Guevara, die zweite Ikone, also als politische Ikone. Die zweite Ikone ist Mickey Mouse, als kulturelle Ikone. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist von John Godard, gibt es diesen Film von 1966, der heißt Maskulin Feminin, der behandelt, wie Godard selber gesagt hat, da kommt dieser berühmte Satz her, die Kinder von Marx und Coca-Cola. Mhm. Ich weiß, kennt jemand den Film? Ich habe den neulich gerade das erste Mal gesehen, das ist ein sehr schöner Film, der thematisiert sozusagen eine bestimmte Form von Politisierung in den 60er Jahren, nämlich die Politisierung von Emotionen. Ja, also das, es geht um Liebe, aber kontextualisiert natürlich in diesem ganzen Feld der 60er Jahre. Und es ist ein sehr schöner Film, es werden permanent Menschen erschossen im Hintergrund. Ja, also es gibt immer so Streitszenen, Pärchen streiten sich und in der Regel wird immer der Mann erschossen. Ein schöner Film. So, jedenfalls die Kinder von Marx und Coca-Cola, also sozusagen Jugendliche, die sich orientieren an diesen beiden Ikonen, die jüdische Ikone auf der einen Seite, kulturelle Ikone auf der anderen Seite. Mickey Mouse hat ja im letzten Jahr Geburtstag gehabt und ist ohnehin eine wichtige Figur für das, was wir in den 20. Jahrhundert an Entwicklung der ja auch Popkultur haben, das klar ist, und auch eng damit verbunden. Eines der ersten Merchandise-Produkte, die für Mickey Mouse erschienen sind, also ohnehin ist dieser Disney-Konzern wegbereitend in der Idee, Merchandise-Produkte auf den Markt zu bringen, ist interessanterweise eine Uhr, eine Armbanduhr, Anfang der 30er Jahre. Jetzt kann man so ein bisschen assoziativ vorgehen und sich fragen, was haben wir eigentlich in der Popkultur für ein Verhältnis zur Zeit? Das ist natürlich klar, wir leben im Kapitalismus, da geht es um abstrakte Zeit. Und gleichzeitig ist sozusagen das Bedürfnis, dass wir permanent die Zeit zur Verfügung haben, also etwa am Armband oder so, sehr groß und sehr angestiegen. Und dann gibt es eben diese merkwürdige Form der Verwirklichung. Es gehört auch dazu, wenn man über Zeit redet, dass wir uns über Geschichte Gedanken machen müssen. Ganz wesentlich für die Entwicklung der Popkultur ist, dass eigentlich unsere bisherige Vorstellung von Geschichte aufgebrochen wird. Also Geschichte nicht als ein linearer Prozess, aus dem ständig etwas Neues entsteht, sondern ungefähr das, was der Filmemacher Alexander Kluge mal so schön in einem Filmtitel genannt hat, der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Also es ist eine permanente Vergegenwärtigung. Und wenn man so will, wird die Geschichte abgelöst durch die Mode. Also das ist eine neue Zeitstruktur, die wir haben, dass wir uns permanent in sozusagen Saisons bewegen, ja, die wie Jahreszeiten funktionieren. Es ist eine Wiederkehr des ewig Gleichen, also eben sozusagen eben so eine Mode als das neue Zeitmaß. Interessant ist, dass wir diese Uhr auch mit Che Guevara kaufen können. Ja, auch interessant eben genau mit diesem Spruch Hasta la Victoria siempre, bis zum ewigen Sieg. Also die Idee der Ewigkeit spielt natürlich in der Mode eine große Rolle, genau wie in der Geschichte. Und auch natürlich interessant, dass die Uhr hier keine Ziffern hat, sondern sich auf diesen chronografisierten Namen selber bewegt. Wir haben beide Ziffern, beide Ikonen, und das habe ich gerade erst vor zwei Wochen gefunden. Ich lese diese Kataloge immer sehr aufmerksam. Also hier kann man sich aussuchen, entweder die Playboy-Bettwäsche oder die Che Guevara-Bettwäsche, die Mikrofaser-Kuscheldecke. Ja. Das ist so, wenn man sich gedacht, was sozusagen jetzt für mich eine methodische Figur ist, also wenn wir sowas als Bettwäsche haben, was machen wir im Bett? Da kann man sich nicht mehr klar, wenn wir reden, schlafen wir. Ja, wir schlafen und wir träumen. Das wiederum hat ein Theoretiker, der mir fast noch lieber geworden ist in solchen Fragen, wie sie hier heute diskutiert werden sollen, als Adorno aufgegriffen, nämlich Walter Benjamin, der gesagt hat, das hat er fürs 19. Jahrhundert gesagt, aber ich glaube, wir können das übertragen, die Moderne träumt, dass sie erwacht sei. Ja, also eigentlich ist es so, dass die Zeit, in der wir leben, so ein Traumschlaf ist. Es ist ja so, also jetzt so ein bisschen Bittenstrich, wie sagt man da so in so ganz groben Spiegelstrichen, Psychologie, Traumdeutung, ist ja so, der Traum hat zumindest nach Freud die Funktion der Schlaferhaltung. Also eigentlich wollen wir weiter schlafen, aber es gibt Wegreize unterschiedlicher Art und deswegen träumen wir. Und das Benjamin stellt es so dar, als eben historische Figur, dass wir in einer Zeit leben, wo es auch permanent Wegreize gibt, aber die werden der Schlaf bleibt erhalten und wir machen eine ganze Reihe von Erfindungen und das Alltagsleben wird gestaltet und eben die Kultur entsteht und das ist eben der Traum, den die Poet wollte. wobei man daher bei Benjamin sagen muss, das zieht sich vielleicht ein Signal, dass er sich das eben nicht so erklärt mit der Psychologie oder mit der Psychoanalyse, sondern er meint, dass wenn wir im Wachraum sozusagen durch die Welt gehen, dass noch Mythen aktiv sind, die uns eigentlich noch schlafen lassen, also Mythen aus der Vergangenheit, aus dem 19. Jahrhundert, wie er es in seinen Passagen ausdrückt. Also vielleicht dann auch von anderer Seite erklärt als von der Psychoanalyse bei Benjamin. Ja, beziehungsweise sind es ja nicht Mythen aus dem 19. Jahrhundert, sondern das 19. Jahrhundert ist durchsetzt durch Mythen, die aus der Urzeit kommen. Also das ist ja auch sein Terminus, den er benutzt, Urgeschichte. Und er will genau diese Mythen ja freilegen, beziehungsweise letztlich nicht in diesem Traum verharren, sondern genau den Moment finden, wo das aufgebrochen wird. Eine Figur dafür bei Benjamin, ohne da jetzt einen allzu langen Exkurs draus zu machen, ist ja die, dass er spricht von der Stillstellung, und übrigens sieht man ja auch in der Mode, in der Rettung, Stillstellung, wie kann man sich das vorstellen? Benjamin gibt selber das Bild, dass eigentlich in allen Revolutionen die Uhren zerstört wurden. Ja, also das kennt man ja auch immer wieder, so auch bei neueren Demos, es fliegen dann Pflastersteine auf die Uhren. Und das aber nochmal als eben interessante Figur, das sind gerade Che Guevara und meinetwegen auch die Mickey Mouse als Uhr wiederkehren. Und sagen wir so, also was das 19. Jahrhundert natürlich unterscheidet von zumal der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Benjamin ja gar nicht erlebt hat, ist, dass wir tatsächlich, oder das wäre eben zu diskutieren, ob es so ist, ich würde es mal sagen, in einer Zeit leben, wo wir diese Mythen, diese Urgeschichte vollständig aus der Gegenwart schöpfen. Ja, also es sind natürlich alles Mythen, die noch tief verankert sind, in meinetwegen auch der antiken oder der vorantiken Zeit. Aber prinzipiell sind wir nicht mehr darauf angewiesen, wie im 19. Jahrhundert, was weiß ich, in der Oberwette bei Offenbach oder so, auf unmittelbar auf die Antike zu zahlen. Ich habe dafür auch noch ein Beispiel, wie das deutlich wird, wie das funktioniert. So, ich habe es gesagt. Kurze Passagen, die nicht unbedingt das miteinander zu tun haben. Ich rede jetzt über zwei Künstler. Ich weiß nicht, man kann es nicht so gut erkennen. Vielleicht erkennen es einige wieder. Ich würde mal sagen, wenn es einige wieder erkennen, dann als Cover der letzten Platte von den Goldenen Zitronen, die Lenin hieß. Das ist eine Arbeit von einem Künstler, der heißt Daniel Richter. Der für die Goldenen Zitronen sehr viele Plattencover gestaltet hat, eigentlich, ich glaube, sogar alle, sicher. Und auch sozusagen als eine der Spielfiguren in dieser sogenannten Pop-Linken immer wieder auftaucht. Man muss sich vorstellen, das Bild ist sehr groß, ich habe es in genauen Maßen nicht im Kopf, das sind ungefähr so, weiß ich nicht, 3 Meter mal 2,50 Meter oder so, Titan, also es ist ein Format, was in der Kunstgeschichte als Historiengemäldeformat bezeichnet wird. Also das kommt eigentlich so mit seiner Hochzeit im 19. Jahrhundert, Schlachtengemälde und dergleichen Darstellungen, also sozusagen die Malerei dokumentiert Geschichte. Und er bedient sich jetzt dieses Formats, um sozusagen auch Geschichte zu kommentieren. Ich sehe das sehr kritisch und warum, werde ich jetzt versuchen, ein bisschen zu entwickeln. Das ist ein Interview, was jüngst in der Taz erschienen ist. Der neue Kulturredakteur der Taz ist Andreas van Iswerdeen. Der interviewt Daniel Richter. Die beiden sprechen sich mit Sie an. Das ist sehr ungewöhnlich für nicht nur sozusagen so ein Verhältnis von Taz-Redakteur und Künstler, der sozusagen den Goldenen Zitronen zusammen hat. Das ist allein deshalb ungewöhnlich, weil die beiden sehr eng befreundet sind. Der Daniel Richter ist der Patenonkel von dem Kind von Andreas van Iswerdeen. Das ist jetzt eine Anekdote, aber es ist ganz interessant für das, worauf ich hinaus will. Andreas van Iswerdeen ist eine der entscheidenden Figuren für das, was man so im engeren Sinne als Kreis die Poplinke oder Kulturlinke nennt. Warum, werde ich nachher noch sagen. Daniel Richter ist hier im Interview, noch einfach kurz vorlesen. Eine Kritikerin sprach von einem abgehangenen Mainstream, Miese Rauch und Sie als Chefs der Nullerjahre. Es geht darum, dass Daniel Richter, wie auch die anderen beiden Künstler, die Rauch und Jonathan Miese, mithängen bei der Ausstellung 60 Jahre, 60 Bilder, also 60 Jahre Bundesrepublik und 60 Werke, die diese Kunst, der, diese deutsche Kunst repräsentieren. Antwort: Meter Rauchen, mir bleibt also noch ein ganzes Jahr, aber tatsächlich kann man gegen eine Greatest Hits Compilation grundsätzlich argumentieren. Dabei sein will ich trotzdem. Das hat er auch nochmal deutlich gemacht, Daniel Richter, indem er für die Welt extra eine Führung gemacht hat in dieser Ausstellung, die im Übrigen in allen Zeitungen, also auch inklusive der bürgerlichen und konservativen Presse, verurteilt wurde, außer der Taz und der Bild-Zeitung. Also mitmachen. Frage: Mit der Kunst ist es heute wie mit Underground und Popmusik. Wo sie funktioniert, wird sie umarmt. Wenn du nicht mitmachst, müsstest du den ganzen Akt der Verweigerung zelebrieren. Das wäre mir peinlich. Lieber sage ich toll, dass man sich nun auch auf kritische Funktionen wie Kippenberger oder Höhlen bezieht, auch wenn man sie damit zahnlos macht. Sie wurden berühmt mit ihren großen, wuchtigen Werken und zeigen die kleinere Höhle und Runde wechselt. Reine Geld-DNA, großer Maßstab auch in Relation zu der Schwere der Themen, es ist wie das Verhältnis von Romanen zu Gedichten, jetzt mache ich Gedichte, Landschaftsbilder und so weiter, und politische Kunst. Nein, ein radikaler Künstler ist nicht automatisch der, der sich explizit politisch äußert, daher sehe ich nicht die Qualität von Kunst. Ein Bild, um das es geht, auch in diesem Interview, ist dieses hier. Ganz kurz, vielleicht kann man es nicht sofort erkennen. Eisenbahnbrücke, also ich sage es nur, weil das gleich nochmal wichtig ist, kommt noch ein Auszug aus dem Interview. Eisenbahnbrücke, hier so eine Barrikade, Kampfsituation, ein weißer Gorilla im Rollstuhl. Es geht darum, dargestellt ist der Barmbeker Aufstand von 1927, das ist eine der sozusagen heißesten Phasen in der Weimarer Republik in der Geschichte der vor allem die kommunistischen Bewegungen. Ernst Thälmann spielt in Hamburg eine große Rolle. Barmbek ist sozusagen abgeriegelt von der Außenwelt. Man wartet auf Hilfe aus Moskau, die kommt aber nicht. Aus welchen Gründen ist jetzt keine große Rolle. Jedenfalls, das ist das Thema von diesem Bild. Frage: Wie haben Sie die umgesetzt, diese Verwicklung? Es ist eine Allegorie. Also nicht direkt lesbar, Vorlage war ein ganz schlechtes historisches Foto von einer schäbigen leeren Barrikade in Hamburg, einer Bahnüberführung gegen Baumaterial und Säule, davor staffelt sich das Personal und so weiter und so fort. Der Affe, der Schimpanse ist der menschliche Mensch, der Affe hat die Rolle von dem sich nicht begreifenden, sich suchenden Menschen, das ist in dem Werk immer präsent von Daniel Richter, aber in dem betreffenden Bild ist er im Rollstuhl, das ist ein Porträt des weißen Gorillas, der gerade ins Sofa und was immer gestorben hat und so weiter. Also, ganz interessant, das haben wir hier vorliegen. Es ist ein Künstler, der malt Historiengemälde und er sagt selber, dass sozusagen Wissen notwendig ist, um diese Bilder verstehen zu können. Und der Künstler selber gibt Auskunft darüber. Ja, das ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Verhältnis für Kunst und allgemein. Also, ein einfaches Beispiel, das wäre so, als würde man laufend Beethoven fragen müssen, was er mit der 9. Sinfonie gemeint hat. Ja. Das ist ein ganz komischer Anspruch, zumal das zusammenhängt mit der ja, auch Selbstinszenierung von Daniel Richter von Jonathan Mese. Das ist ein Bild von Jonathan Mese. Ich werde nur kurz zwei zeigen, dass ihr einen Eindruck bekommt. Ich weiß nicht, sagt Jonathan Mese euch was vom Namen? Ist auch mal im DB Mobilmagazin gewesen. Also das heißt, ist mittlerweile auch ein Künstler, der sozusagen vollständig präsent ist, als deutscher Künstler auch. Ist bekannt geworden mit vielleicht durch Sachen, die man eher damit assoziieren kann. Also man sieht das Eiserne Kreuz, Penisse und dergleichen. Das ist so dauerpräsent in seinem Werk. Das kann ich auch nochmal zeigen. Ich habe jetzt zwei Filme, die sind auch als der bedeutendste und höchstbezahlte Maler der jüngeren Generation. Jetzt bekommt der Vertreter der legendären Leipziger Schule Konkurrenz aus Hamburg. Der neue Superstar der deutschen Malerei heißt Daniel Richter, den die Hamburger Kunsthalle mit seiner ersten Retrospektive ehrt, die heute eröffnet wurde. Dass Richter früher mal ein Autor... Ich zeige das deswegen, ich werde auch dazwischen reden, und das ist natürlich, also man versteht nicht alles, was er sagt. Mir geht es sozusagen darum, dass ihr mal genau guckt, wie verhält er sich und in welcher Form wird er interviewt und was spielt hier überhaupt für eine Rolle. Also das heißt, das Setting, was wir erstmal haben, ist im ZDF, ja, und schon die Moderatorin sagt jetzt, wir müssen uns daran erinnern, Richter kommt aus der Hafenstraße, der kommt aus der autonomen Szene. Man weiß nicht, was die Zuschauer assoziieren damit, dass jemand sagt Hafenstraße oder so, aber das ist wichtig und das spielt auch in dem... Autonomer war, muss er jetzt büßen. Jeder Bericht suhlt sich in der Schlagzeile von der Hafenstraße in die Kunsthalle. Außerdem muss sich ein Ex-Punk, Sponti oder sonst was natürlich dauernd rechtfertigen, dass er mit seiner Kunst so viel Geld verdient. Und seine Kunst, die ist das Beste an dieser Erfolgsgeschichte. Wuchtig und feurig, voller Bezüge und Bedeutungen, kühn und politisch. Und Richter ist endlich mal ein Maler, der über seine Kunst reden kann. Für uns tat er es mit Miriam Böttger. Das darf niemand sehen. Vielleicht ist Daniel Richter ein Spätzünder. Vielleicht hatte er nicht mal vor, überhaupt irgendwann zu zünden. Jedenfalls begann er mit fast 30 an der Hamburger Kunstakademie ein Malereistudium. Etwas Schlaueres habe er nicht gekonnt und etwas Dümmeres sei ihm nicht eingefallen. Malerei war damals, zu Beginn der 90er, ziemlich out. Richter fängt an zu malen, und zwar riesige Formate. Darf ich euch kurz darauf hinweisen? Also wie gesagt, solche Bilder kosten 300.000 Euro. Daniel Richter hat keine Handschuhe an. Also das größte, einer der größten Posten von Kosten bei Ausstellungen sind die Versicherungskosten dafür, wenn diese Bilder kaputt gehen. Die haben alle Handschuhe an, das ist ganz klar. Nicht? Aber er, der Künstler, ohne Handschuh, hängt seine Bilder dahin. Das hat noch eine zweite Nebensache, die hier völlig aus dem Aspekt gerät, aber gleichzeitig ein Thema ist davon, also wie er sich hier inszeniert. Der macht natürlich nicht seine Ausstellung selber, dafür gibt es Kuratoren. Das ist die Idee, dass der Kurator sagt, dahin die Bilder. Nicht so Daniel Richter. Daniel Richter sagt, nein, meine Bilder, das möchte ich dahin haben, das möchte ich dahin haben. Das ist sozusagen eigentlich schon an sich ein Skandal, aber wird hier benutzt. Warte, aus Angeberei, wie er sagt. Naja, sehen Sie, als ich angefangen habe, es ist ganz blöd, es hat niemand gemacht. Und es schien wie so eine vermessene Behauptung, das zu tun. Ich dachte, dieser Versuch, ein Bild zu malen, auf dem du, dass du wirklich betreten kannst, also dass du, wenn du direkt davor stehst, genauso ballert, wie wenn du ganz weit weg bist. Als ich damit angefangen habe, da verband sich das eben auch mit dem Handspruch, der sagte, das ist eine Form von Wahrheit. Von der Malerei, und zwar von jeder, nicht nur seiner eigenen, erwartet Richter Direktheit, Intensität und Wirklichkeit. Das wundert mich, wie wenig Wirklichkeit in der Malerei stattfindet. Und damit meine ich nicht, wie wenig langweilige, öde Kleinbürgerblödheit in der Malerei stattfindet, weil die findet ja statt, sondern wie wenig das, was die komplexe Wirklichkeit ist und alle, auch unsere Träume kommen aus der Wirklichkeit, wie wenig die stattfindet in der Malerei. Wie das mit der Wirklichkeit gemeint ist, sieht man hier. Man kann das Bild natürlich aufregend finden, ohne an Abu Ghraib zu denken. Aber der Bezug zu denen, die wir alle irgendwie im Kopf haben, gibt einem Bild wie Tarifa eine andere Ebene. Phinox ist eine Art Vexierbild. Es bezieht sich auf beides. Auf den Fall der Mauer, wie auf den Bombenanschlag auf die US-Botschaft in Nairobi 1998. Das Flackerbild, das Sepiatonbild, das eiskalte graublaue Bild, immer jetzt wenn es ernst wird, na, dann kommt dann immer so eine ganz bescheuerte Tönung, dann flackert der Kameramann und jetzt wissen wir, jetzt fängt der authentische Teil an. Das ist natürlich die hanebüchsende Scheiße, die es überhaupt gibt. Und ja, damit beschäftige ich mich, glaube ich, auch in meiner Malerei. Also ich glaube, dass in meine Malerei die Effekte, ne? Also, und ich würde auch sagen, ganz stark die Effekte der Angst und der Faszination in meine Malerei einfließen. Wenn man Bilder malt, die Fakte Police thematisieren, dann ist das was Politischeres, als wenn man jetzt eine Wohnungseinrichtung thematisiert, in der man mit der Freundin zusammen ein Buch liest. Ne? Das ist auch politisch, aber eben auch eine öde Art, also auch so eine Westerwelle-Art. In den 80ern ist Richard. Also die Westerwelle-Art, die kam, ich glaube, das war in der Brigitte, wo er tatsächlich mit seiner Freundin interviewt wurde, mit auch Fotos, wie die beiden in ihrer Alpha-Wohnung sitzen. Und sozusagen, also worum es mir geht, und ich glaube, das wird klar, wenn ich gleich den zweiten Clip zeige, wo es eben um Jonathan Mese geht, worum es mir geht, ist zu zeigen, inwiefern das Verhältnis von Betrachter, also uns letztendlich, und den künstlerischen Arbeiten vermittelt wird und also wie sozusagen in diesem Verhältnis der Künstler selber eingebaut wird. Also Daniel Richter, wer meine Lesart, schafft es ja, sich mit dem Betrachter gemein zu machen und eigentlich eine Distanz zu seinen eigenen Arbeiten herzustellen. Wie ich das meine, wird sehr deutlich, hoffe ich zumindest, an diesem Jonathan Riedel Ausschnitt, weil es da genau anders funktioniert. Also Daniel Richter ist derjenige, der klug über seine Arbeiten reden kann. Er ist der Allegoriker, der seine eigenen Allegorien versteht, wie man sonst versteht die. Er erklärt sie aber. Und Jonathan Mese ist hingegen, die sind beide sehr eng befreundet und sind auch mehr oder weniger zeitgleich so im Kunstbetrieb erfolgreich geworden. Jonathan Mese ist dagegen so der Wahnsinnige. Jonathan Mese Superstar. Hier in den Hamburger Deichtorhallen bei der diesjährigen Eröffnung seiner gigantischen Werkschau Mama Johnny. Die 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche füllt der manisch-produktive Mese mühelos mit Bildern, Skulpturen, Installationen, selbstgeschriebenen Büchern und zentrales Stück der Ausstellung, seinem Bühnenbild zu Van Gogh's Kokain. Auch diese monumentale Mese-Schau sorgt wieder für Kontroversen. Viele Kritiker werfen ihm Wahllosigkeit und Dilettantismus vor. Vorwürfe, die an den Künstler abstammen. Die Kunst ist ihr eigenes Gesetz und tut, was sie will, nicht was ich will als Künstler oder der Betrachter. Das ist völlig egal. Ich kann krank sein, dumm sein, ein Tier sein, eine Frau sein, tot sein. Das interessiert die Kunst nicht. Ich kann auch was können, das interessiert die Kunst schon überhaupt nicht. Ja, es gibt nichts, woran ich mich festhalten kann. Und das ist das Einzige, was zu sagen ist. Und so folgt Mese einfach dem Ruf der Kunst. Er erschafft sich dabei ein ganz eigenes Universum. Er versammelt Bösewichte der Weltgeschichte wie Hitler, Nero und Stalin und betreibt eine Art Teufelsaustreibung. Mit exzessiven Performances, die gern auch mal 5 Stunden dauern, wiederholt er den Hitlergruß und provokante Parolen, bis er erschöpft zusammenbricht. Sein Glaube? Die Kunst muss radikaler sein als die Realität. Dann haben die bösen Geister keine Chance. Dass er einer der wenigen ist, die mit der Kunst so kraftvoll rebellieren, macht den privat recht umgänglichen Mese wütend. Ich finde es so mickrig, was Künstler heutzutage der Kunst eigentlich noch zutrauen. Nämlich gar nichts mehr. Eine kleine Arschversilberung ist okay, ja, vielleicht ein bisschen in der Gegend rumvögeln und ein bisschen Party machen, ja, ein paar scheiß Bilder zeigen, die dann aber auch noch an den Mann gebracht werden. Das ist doch alles, was für heute noch der Künstler ist. Ja. Also die Kritikfähigkeit oder irgendwo gegen irgendwas vorzugehen, nicht systemzerstörend zu sein, 0,0. Ja, und hier sieht man Systemzerstörung in allen möglichen Variationen. Durch die Masse, durch die Themen, durch die Art und Weise, durch die Schnelligkeit. Ja, hier werden alle Gesetze ausgehebelt, das merken die Leute nur noch nicht. Ja, und das ist eben der Trumpf. Und dann gibt es noch 10 andere Trümpfe, aber über die will ich jetzt nicht reden. Meses größter Trumpf ist seine Mutter. Brigitte Mese sitzt ihrem Sohn nicht nur Modell, sie macht auch seine Buchhaltung, organisiert das überbordende Materialchaos des Messis Mese und bietet ihm einen Rückzugsort, wenn er, erschöpft von seinen Wahnsinnsauftritten, ein paar Tage Ruhe braucht. Ja. Das ist eine Mischung aus dir und mir. Aha. Du bist zufrieden damit? Sehr. Wunderbar. Zumindest ein wunderbares Bild. Mhm. Also, da kann man nicht meckern. Das geht nicht. Meine Mutter ist sozusagen der Zugang zur Realität für mich. Das ist die Figur, die noch sagt, Jonathan, jetzt beruhig dich mal. solange ich existiere. Also nicht, es ist klar, die beiden völlig auseinanderliegen, obwohl die eigentlich in ihrer Funktion innerhalb des Kunstbetriebes genau dasselbe repräsentieren. Ja? Und genau an der Stelle, wo es wichtig wird, dass sie auch dasselbe repräsentieren, sagen sie auch dieselben Sätze, nämlich alles, was die anderen machen, ist bürgerlich, ist langweilig, ist scheiße, ist Guido Westerwelle-mäßig. Und hier ist die große Kritik, hier ist wirklich der Systemdurchbruch. Der Richter hatte sich in diesem Interview berufen auf Kippenberger. Ich habe hier mal so ein paar Arbeiten von Martin Kippenberger, damit man einen Eindruck bekommt. Und das muss man natürlich immer sehen vor dem Hintergrund der 80er und frühen 90er Jahre, was hier passiert, damit man einen Eindruck bekommt, wie anders auch Kunst funktionieren kann. Auch hier haben wir ein großes Format. Das wird wesentlich unkomponierter und gleichgültiger als das, was etwa der Richter mit diesem Warmbild macht. Man kann es kaum lesen, es steht drüber wieder mit der Bourgeoisie. Das, was Daniel Richter macht als bewusste, überhöhte Allegorisierung, ist hier völlig banal. Ja, also hier, wir haben eine Uhr, wir haben Geld, Zeit ist Geld, also eine völlig belanglose Formulierung. Auch Techniken, die Kippenberger natürlich als erste angewandt hat, aber so Übermalungstechniken, das ist ja unsere Zeitschriftenseite. Auch das gehörte mit zu Kippenberger, dass er sozusagen das Ganze, den Arbeitsprozess wieder in einer Hand hatte. Also man macht die Plakate selber, man macht die Einladungskarten selber für die Ausstellung, die gleichzeitig auch Partys sind. Man macht sie teilweise auch nach den Ausstellungen, wenn man das nicht vorher geschafft hat. Und immer auch eben mit einer Spur von Ironie, bei der ich denke, dass jemand wie Daniel Richter oder auch selbst Jonathan Mese, dass die das einfach nicht können, auch wenn die sich sozusagen in der Form inszenieren. Sowas zum Beispiel, die Revolution in Köln muss verschoben werden, die Künstler, Martin Kittenberger und Walter Dahn, fühlen sich heute zu schwach. Also nämlich genau das zu konterkarieren, dass sozusagen in Zeiten, in denen die Revolution nicht stattfindet aufgrund einer sozialen Bewegung, die Gesellschaft wieder die Kunst anruft und sagt, hier, liebe Künstler, übernehmt mal, sich an der Stelle zu verweigern und dann eben auch mit so einem, sozusagen mit einer völligen Idiotie, also mit so einer komischen, weiß ich nicht, venedischen Gondel da, den gesamten Gondel des zu konterkarieren, ist schon gut und das auch eben so als so ein Dokument aufzubauen. Diese Kunst steht durchaus auch im Kontext von dem, was ich eben schon meinte. Das ist hier was so wie Gnaden. Zwei Bilder haben wir davon. Das war ja deshalb sozusagen eine für die Gesellschaft insgesamt hochbrisante Sache, weil ein Kamerateam eingeschlossen war in diesen Häusern und weil über Tage die Polizei nicht gekommen ist, die Feuerwehr nicht gekommen ist, gleichzeitig die Bevölkerung dabei stand, also dieses Wort Bystander ist da bekannt geworden, damals in den Medien dabei stand und den Neonazis, die da Molotow-Cocktails in diese Wohnung reingeschmissen haben, applaudiert haben die ganze Zeit und den zugejubelt haben. Also es war sozusagen überhaupt keine Möglichkeit, da irgendeinen Ansatz zu finden, zu intervenieren, einschließlich eben dieses Umstands, was ich eben meine, dass sogar ein Kamerateam da eingeschlossen war, die Hilfe geholt haben, worauf nicht polizeilich reagiert wurde über mehrere Stunden. Aber insgesamt 3 Tage hat es gedauert, bis die Polizei kam. Wenn man jetzt versucht, daraus zu begründen, was macht die Poplinke aus, dann muss man sich folgende Situation vorstellen. Ich habe es Ihnen gesagt, derjenige, der das Interview mit Daniel Richter führt, ist Andreas Panizzade, der damals ein Buch mit herausgegeben hat, das heißt etwas Besseres als die Nation. Es hat sich zu der Zeit in Reaktion auf diese Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen gegründet, die sogenannten Wohlfahrtsausschüsse, das ist vom Begriff her eine Referenz auf die französische Revolution oder Nachrevolutionszeit, die Wohlfahrtsausschüsse mit der Idee, Künstler und Journalisten und sonst wie Kulturarbeiter fahren in die neuen Bundesländer und machen sozusagen Missionsarbeit, Veranstaltungen, Konzerte, um da die Jugendlichen aufzuklären. Und sehr interessant, wie das dann zum Beispiel aussah, also eine Band, die da auch mitbeteiligt war, ist Blumfeld. Ganz interessant, wenn man dieses Cover ansieht, ist schon die Idee von Kollektivität, die es da gegeben hat. Etwa in der Form, dass hier auf der Platte die Bandmitglieder selber halt völlig versteckt sind. Also man muss schon wissen, wer sozusagen zur Band gehört, um die identifizieren zu können. Also hier ist Jürgen Wiesemeyer. Und ansonsten haben wir aber ganz andere Personen, die man eventuell auch nicht kennt oder vielleicht doch kennt. Also hier ist diese Hybrissen und so weiter. Also sind dann doch schon verschiedene Personen zu sehen. Das Ganze ist eine Montage. Also auch hier bewegen wir uns sozusagen schon in einer überlegten ästhetischen Strategie. Eine Montage von genau dieser Vorlage. Elvis Cabarot, der Star selber im Mittelpunkt steht und klar ist, die Fans können sich nicht irren aufgrund des Verkaufserfolgs. Ja, und das, was Blumfeld hier sagt, ist sozusagen, wir sind alle die Stars, also die politische Bewegung. Wobei es aber interessant ist, es geht eben nicht um eine politische Bewegung, also es geht nicht darum zu sagen, es gibt eine bestimmte Paarung von Antikapitalismus, Antisexismus, Antirassismus und so weiter, sondern das ist eben wesentlich für das, was die Pop-Linke gemeint hat, es gibt eine, also es wurde dieser Satz aufgegriffen, der ja eigentlich auf den Feminismus kommt, das Private ist das Politische. Und die eigene Lebenshaltung, die eigene kulturelle Haltung ist sozusagen Ausweis für die politische Haltung. Also das meint im Wesentlichen die Pop-Linke mit der Idee, dass damit sozusagen die eigene Lebensform auch überhaupt zum Maßstab gemacht wird für eine politische Praxis. Das hängt ein ganzer Rattenschwanz von eben kulturellen Strategien daran. Ich habe eben schon ein paar Begriffe verwendet, so Person, Dissidenz und dergleichen. Das meint zum Beispiel, dass es eben nicht mehr darum geht, also in Hamburg in der Flora, in diesem Veranstaltungszentrum war das ein Thema, es geht nicht mehr darum, dass man jetzt eben so die üblichen kulturellen Veranstaltungen macht, wie Diskussionsabende, und wenn es dann mal Musikveranstaltungen gibt, sind das eben Punkkonzerte oder Hardcore-Konzerte, sondern man macht Tanzveranstaltungen, die Diskussion wird zurückgenommen. Die Tanzveranstaltungen selber haben aber auch einen anderen Charakter, also das ist durchaus jetzt ambivalent, also man legt einfach Techno auf und hat aber gleichzeitig eine Atmosphäre, wo auch Frauen sich zum Beispiel ungehindert bewegen können und sie permanent angemacht werden und so weiter. Also das heißt, es kommt rein eine sozusagen Ästhetisierung der eigenen Existenz, auch im Sinne von einer Ästhetisierung der politischen Praxis, beziehungsweise politische Praxis als mehr oder weniger ästhetische Haltung. Ich weiß nicht, wir haben nicht so viel Zeit, ich muss jetzt nicht das ganze Video zeigen, aber das hier ist ein Ausschnitt, ich könnte es euch zeigen, aber das kann man sich immer noch mal angucken. Ein paar Jahre später, nach dieser Lekal-Nord-Platte, veröffentlicht Blumfeld diese Platte 1000 Drehentief, 99, Anfang 1999, nee, also die Platte heißt nicht 1000 Drehentief, sondern die Platte heißt All Nobody. Ich habe jetzt keine Coverabbildung dabei, aber ich würde es kurz beschreiben. Schwarzer Hintergrund, wo die Bandmitglieder zu sehen sind, wie auf so einem Familienfoto, also wie meinetwegen so die Söhne, ja, also diese Eltern sich die Söhne auf dem Kaminsitz dann stellen. Also das heißt, die Band steht wieder im Vordergrund als Produktionszusammenhang und nicht mehr ein Kollektiv, was dann auch musikalisch sich äußert. Es ist ein Video, das von Jochen Wiesemeyer selbst, wie soll man sagen, eine selber Regie geführt und das zumindest selber so entworfen, wie das sein soll. Zu diesem Stück, 1000 Tränen tief, das ja so ein Liebeslied ist, das ein sehr pop-orientiertes Liebeslied ist, also was für viele, die damals Blumfeld gehört haben, ein absoluter Bruch war und auch eine Irritation war. Helmut Berger spielt die Hauptrolle, also es gibt sozusagen bewusste Referenzen an so einen bestimmten gehobenen kulturellen Mainstream, auf den man dann Bezug nimmt. Und es gibt, ähnlich wie der Daniel Richter arbeitet, allerhand Verweise in dem Film. Also da gibt es zum Beispiel, der Helmut Berger sucht sich unsere Hemden aus dem Schrank und dann kommt so eine Hand ins Bild und diese Hand weiß man dann so als Blumfeld-Fan, die gehört aber gar nicht Helmut Berger, sondern das ist die Hand von Roberto Ort, der wiederum auch in dieser ganzen Szene eine wichtige Rolle spielt und so ein Situationismus-Experte ist und so weiter. Und es verwundert dann auch nicht, dass wir hier im Hintergrund in dieser Szenerie, das spielt in so einem Hotel, also einem hotelähnlichen Arrangement, im Hintergrund ein Bild haben, das nämlich dieses ist, und das ist ein Daniel Richter Bild. Ja, also das heißt, also wir haben eine hochinszenierte Ausstattung von so einem Video, was natürlich jedem Zuschauer komplett egal ist. Ja, man sieht es und denkt sich nichts dabei, aber gleichzeitig wurde ein enormer Aufwand betrieben, dieses Bild, was aus der früheren Phase von Daniel Richter ist, da reinzubringen. Warum erzähle ich das alles? Warum mache ich diese große Verbindung zur Kunst? Ich mache die deshalb, weil wenn man über Pop redet, und ich glaube eben auch, wenn man über die Verbindung redet von Pop und Politik, man klar haben muss, dass Pop keine vom Ursprung her keine kulturelle Bewegung ist, sondern eine künstlerische Bewegung, die aber auf bestimmte kulturelle Umbrüche reagiert. Ich will jetzt ganz kurz sozusagen einen Einschnitt machen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Du hast ja vorhin das zwangsläufig erwähnt mit diesem mit der Passage aus dem Dorn-ABC, Kulturindustrie. Also die Frage ist, ist eigentlich die Popkultur Kulturindustrie? Und ich glaube ja, gleichzeitig glaube ich aber, dass die Popkultur über das, was Kulturindustrie meint, hinausgeht. Was meint also Kulturindustrie? Das hier ist sozusagen die Illustration für die falsche Vorstellung von Kulturindustrie, nämlich dass es eine Fabrik gibt, die Kultur herstellt. Ja, das ist nicht Kulturindustrie, sondern das ist einfach das, was wir im 20. und auch schon im 19. Jahrhundert einfach als normale Veränderung der Produktionsbedingungen kennen, nämlich Massenproduktion. Das Entscheidende ist, was passiert denn mit Produkten, die unter solchen Produktionsbedingungen hergestellt werden? Und da ist zumindest, was den Begriff der Kulturindustrie angeht, beziehungsweise das, was Adorno und Horkheimer da darstellt, ist es folgendermaßen, nämlich wir haben es ja natürlich zu tun mit einer warenproduzierenden Gesellschaft und der entscheidende Hinweis von Adorno und Horkheimer ist jetzt der, dass die Kulturindustrie den Status der Kulturentwicklung bezeichnet, wo prinzipiell diese warenproduzierende Gesellschaft auch in die Bereiche reinrutscht, nämlich in die Kultur reinrutscht, in einen Bereich reinrutscht, der eigentlich in der bürgerlichen Gesellschaft immer geschützt war von der ökonomischen. Ja, also das Bürgertum selber macht natürlich seinen Profit im ökonomischen Sektor, aber hat sich die Kultur sozusagen als Welt- und Wertebereich bewahrt, in dem alle Ideale auch aufgehoben sind, die es selber nicht realisiert hat. Also zum Beispiel die Befreiung des Subjekts oder so, im Künstler. Nur sozusagen als Arbeitshypothese würde ich sagen, und das ist etwas, was meines Erachtens Adorno und Horkheimer auch nahelegen im Kulturindustrie-Kapitel, der Unterschied zwischen Kulturindustrie und Popkultur ist folgender: Kulturindustrie löst sich auf in Reklame. Heißt, was passiert dadurch, dass prinzipiell alle Kultur zur Ware werden kann? Jedes Kulturprodukt macht Reklame nicht nur für sich selber, also was weiß ich, das, also zum Beispiel Daniel Richter als auch Produkt in dieser Ausstellung macht nicht nur Reklame für sich selber, sondern gleichzeitig für die Verhältnisse, wie sie insgesamt sind. Ja, also jede Autoreklame ist nicht nur Reklame für das jeweilige Auto, sondern transportiert gleichzeitig, dass die Lebensumstände, in die diese Reklame eingebaut sind, halt prinzipiell in Ordnung sind. So Frauen, die so vom Einkaufen kommen und so mit dem Hintern so die Tür zuschlagen, weil sie die Hände voll haben und trotzdem Job haben oder was auch immer. Die können alles mit da rein. Ich glaube, dass der Bruch zur Popkultur der ist, dass genau dieses Prinzip, alle Kultur wird zur Ware, jetzt nochmal umgedreht wird und sozusagen die Ware im ganz affirmativen, positiven Sinne selber wieder zur Kultur erklärt wird. Ja, das ist jetzt auch nichts Neues von der These. Ich glaube, dass das für den Begriff Pop selber ganz anschaulich gemacht werden kann, in welcher Form das passiert. Ich habe jetzt ganz viele Bilder, die mache ich so im Schnelldurchlauf und die sollen auch im Schnelldurchlauf gezeigt werden. 1947 erscheint die Dialektik der Aufklärung, das erste Mal offiziell von Adorno und Horkheimer. Im selben Jahr arbeitet ein britischer Künstler, der heißt Eduardo Paolozzi, an einer Reihe von Collagen. Bei diesen Collagen ist wichtig, dass die nicht in dieser Größe sind, sondern alle so in DIN A4-Format oder in diesem typischen US-amerikanischen Briefformat, das sind kleine Collagen. Das sind alles Fundstücke aus US-amerikanischen Magazinen. Das ist wichtig. Ein britischer Künstler bedient sich in seinem Material ausschließlich aus US-amerikanischen Produkten der Massenkultur. Und was dabei rauskommt, sind Collagen, die auch teilweise gar keine sind, sondern einfach nur ausgerissene Zeitungsseiten. Ich mache das mal alles ein bisschen so, dass man es gerade noch mitkriegen kann. Bank ist die, so heißen diese Collagen. Möchte einfach nur noch weiter rausgerissen. Mickey Mouse taucht immer wieder auf. Auch das einfach. Das hier ist, deswegen habe ich die anderen dazu gezeigt, also wenn man sich klar machen muss, dass es eine riesige Ansammlung von Collagen ist. Aus diesen Collagen ist das die bekannteste, im Übrigen erst 1972 veröffentlicht. Es ist das Kunstwerk, die künstlerische Arbeit, in dem das erste Mal, wie wir das hier sehen können, das Wort Pop auftaucht. Die Collage, die haben alle Titel, die heißt jetzt genauso wie es hier steht, aber so Rich Man's Plaything. Ist insofern ganz wichtig, weil man sich jetzt vorstellen kann, Pop bedeutet nicht einfach nur die Abkürzung für populär, das heißt, wir haben es bei der Popkultur nicht einfach damit zu tun, dass es sozusagen eine erweiterte Form von Volkskultur ist oder Massenkultur ist, sondern als Popkultur, eben nicht als Populärkultur, hat die einen eigenständigen ästhetischen Charakter. Und der besteht genau in dem, was Pop hier auch meint, das ist was Aufplatzendes, also Pop heißt ja im Englischen Platzen, das ist sozusagen die Irritation von Realität und tatsächlich gibt es da auch eine Reihe von Anbindungen an Ich habe einen Trailer für einen Film, der 1956 in die Kinos kommt. Das ist ein sehr schöner Film, also ein sehr lustiger Film, obwohl er gar nicht so lustig gemeint ist, Forbidden Planet. Wir hatten zwei Freunde, Benjamin und der Urgeschichte. Dieser Film, der heißt auf Deutsch Alarm im Weltall, ist sozusagen eine so eine B-Movie-Verarbeitung von Shakespeares Der Sturm. Was auch nochmal interessant ist, weil man zu der Zeit eine ganze Reihe von musikalischen und ja, auch literarischen Verarbeitungen nochmal findet. Aber das ist jetzt bekannt geworden und auch wichtig, also man muss nicht wissen, dass es um Shakespeare geht. Das ist der erste Film, in dem Leslie Nielsen mitspielt. Das ist eine ernste Rolle, die er da hat. Und der Film ist nicht weiter, also der ist bekannt geworden, auch wenn er eine recht billige Produktion ist und eine recht einfache Handlung hat, durch die ganzen Trickeffekte, die es in dem Film gibt. Und vor allen Dingen, auch nochmal bemerkenswert, diese Szene gibt es im Film überhaupt nicht. Also der Roboter ist viel kleiner, das ist natürlich eine Anspielung auf King Kong. Dieser Roboter ist viel kleiner und es geht auch nicht darum, dass eine Frau gerettet werden muss. Der Roboter ist aber gleichzeitig das, also hier sehen wir es in der Originalgröße, ist das, warum der Film berühmt wurde. Es ist Robbie the Robot und der ist bis heute eine Roboter-Ikone, was man auch daran sehen kann, dass sogar Spielzeugroboter den auch gelegentlich nachempfinden. Ich habe das jetzt deshalb aufgenommen, weil ich nochmal sozusagen den Ursprung von diesem Wort Pop klären möchte und klar machen will, was ich von der Eingangsrede meinte, warum Pop eigentlich anational ist. Dieser Eduardo Paolozzi, der ist Mitglied einer Künstlergruppe, die heißt die Independent Group, also die unabhängige Gruppe. Das ist eine Gruppe von Künstlern, nicht nur Malern, sondern auch Architekten, Musiker waren sogar auch dabei, die erwarten auch Kunstkritiker, die Anfang der 50er Jahre in London, in Großbritannien gewirkt und gearbeitet hat. Die Situation ist jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Nationalsozialismus ist Gott sei Dank besiegt worden, Großbritannien, Empire, ein Kolonialreich zerbricht. Kultur hat die Funktion natürlich auch sowas wie Identität, nationale Identität herzustellen. Auch Kunst hat vor allen Dingen die Funktion. Vor allen Dingen in Zeiten, bildende Kunst, vor allen Dingen in Zeiten, wo die Literatur das nicht mehr haben kann. Ja, das ist ja ganz entscheidend für die 50er Jahre. Ich meine, rechnet euch alleine mal vor, was für Literaten es gibt in den 50er Jahren. Und ihr seht sofort, das sind alles welche, die einem einfallen, die klar machen, die Literatur kann nicht mehr Leitkunst sein. Ja, also wir haben sowas wie, das deutlichste Beispiel wäre jemand wie Beckett. Ja, also der selber irgendwo zwischen Irland, Frankreich und England unterwegs ist und eine Stimme macht, die warten auf Godot oder Endspiel oder so, wo klar ist, da kann sich das Bürgertum nicht mehr dran orientieren. Da ist nur klar, diese Welt liegt im Argen. Jetzt ist die Maßgabe gewesen sozusagen, wie sieht eine nationale Kunst aus? Wie sieht eine britische Kunst aus, wo dann auch die ganze, also die Kolonien anfangen sich zu verselbstständigen als eigenständige Nation, Indien und Jamaika und so weiter und so fort. Und diese Independent Group, die sich dann allerdings schon aufgelöst hat, macht mit, das ist aber nicht so wichtig, macht mit bei einer Ausstellung 1956, diese Ausstellung heißt This is Tomorrow, das ist morgen. Hochinteressant, alleine schon bis zu diesem Punkt, ja, dass eine Ausstellung stattfindet, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, und London ist ja davon aufs Heftigste betroffen gewesen, gibt es eine Ausstellung, wo nicht gesagt wird, das ist unsere Gegenwart und hier wirkt immer noch die Vergangenheit nach, sondern gesagt wird, hier, wir zeigen heute, wie das Leben morgen aussieht. Und, ganz wichtig, es war eine Gruppenausstellung, also waren auch andere Gruppen beteiligt, der Teil, den die Independent Group macht, besteht ausschließlich aus Produkten der US-amerikanischen Massenkultur. Aber nicht, weil es die amerikanische Kultur ist, sondern weil die gesagt haben, wir werden nicht definieren, was britische Kunst ist, sondern wenn man heute Kunst macht, kann man sich nur auf das beziehen, was sozusagen den höchsten, the highest standard of living definiert, und das finden wir in der US-amerikanischen Gesellschaft, in der Alltagskultur. Also stellen wir aus eine Musikbox, wir stellen aus Pappfiguren von Marilyn Monroe, und deswegen habe ich das hier gezeigt mit diesem Robbie the Robot. Robbie the Robot ist derjenige, der die Eröffnungsrede hält bei dieser Ausstellung. Muss dann abgebrochen werden, weil es sehr heiß ist unter diesem Kostüm. Aber dazu gab es von dem Künstler Richard Hamilton, den ihr auch alle kennt, der hat nämlich das weiße Album der Beatles layoutet, als Reaktion auf seinen Kollegen Peter Blake, der auch bei der Independent Group war, der das Sgt. Pepper Album von den Beatles layoutet hat. Dieser Peter Hamilton macht ein Poster für diese Ausstellung, das ist auch nur ungefähr so groß, so ungefähr Schallplattengröße, was genauso funktioniert wie diese Bankmontagen von dem Eduardo Paolozzi, in dem wir dann tatsächlich, weil das eben 56 auch schon erschienen ist, das erste Mal öffentlich das Wort Pop haben. Hier ist einfach so ein Lolli reinmontiert, auf dem Pop steht. Also es ist eine Lolli-Firma gewesen, die er da verwendet. Und hier ist auch interessant, dieses Bild, diese Collage heißt Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing. Was ist es, was das Leben heute so anders, aber gleichzeitig so angenehm macht. Und alles US-amerikanisches Magazinmaterial. Man hat mittlerweile auch herausgefunden, wer diese Frau ist. Ist selber eine Künstlerin gewesen, die mal so Nacktaufnahmen gemacht hat. Diese Bodybuilder gibt es auch wirklich. Es gibt einen schönen Text zu finden im Internet, wo jemand wirklich die Originalquellen gefunden hat, also auch die Anzeige, die das hier genommen ist. Was wir hier sehen, hat alles zu tun mit tatsächlich im Lebensstandard. Das Interessante ist, wir sehen einen Innenraum. Ja? Also wir sehen sozusagen die Welt als Interieur, als Wohnung. Und der einzige Blick nach außen ist der einzige Blick in die Vergangenheit, nämlich nach 1927 zu der Aufführung des ersten abendfüllenden Tonspielenfilms The Jazz Singer. Also das ist die Werbung zu diesem, das Foto von dem Kino, wo dieser Film gezeigt wurde. Also der einzige Blick nach außen führt in die Vergangenheit, in die goldenen 20er. Ja? Und alles andere ist Gegenwart, inklusive dieses Bilds, des Blicks nach oben. Es ist zwar tatsächlich leider die Erde, aber ich denke, bleibe dabei, dass ich das als Mond verstehe, beziehungsweise natürlich schon passend zu dieser Zeit, das wird auch genau da, wo der Sputnik schon kommt, es geht schon auch um die Eroberung des Weltraums. Alle technischen Geräte, die dann auch Leitkultur waren, haben wir hier für einige Fernseher, aber auch noch Comics, auch ganz wichtig für die 50er Jahre. Das ist der Anfang der Pop-Art, auch ganz wichtig. Pop-Art ist nicht ein amerikanisches Produkt, also es ist nicht Andy Warhol, sondern sie kommt tatsächlich über diese Independent Group, über diese Künstler von dieser Ausstellung nach Amerika durch den an der Independent Group beteiligten Kunstkritiker Lawrence Alloway, der behauptet, das ist allerdings auch falsch, als erster das Wort Pop dann benutzt gehabt zu haben, ausgehend von diesem Bild. Also das stimmt nicht so ganz, aber so ist das zumindest die Selbstjustifizierung dafür. Was gehört mit dazu? Es gehört dazu, dass wir sozusagen ein völlig neues gesellschaftliches Subjekt haben, nämlich die Jugend, also die eigenständig auftritt, in genau einer Ambivalenz, die kennzeichnend ist für das, was Pop ausmacht. Einerseits ist die größte Konsumentengruppe, die als Konsumentengruppe adressiert werden kann. Es gibt auch einmal Produkte, die nur für Jugendliche sind. Die Idee der Jugendlichkeit, wir kennen das alle, verselbstständigt sich bis heute. Also dass auch zunehmend andere Bevölkerungsgruppen, die ehedem viel wichtiger waren, völlig an den Rand gedrängt werden. Was ich, alte Menschen zum Beispiel, die dann nur noch durch so mittlerweile ja auch völlig in die Misere geratene Versandhäuser bedient werden oder so. Und gleichzeitig genau diese Diskrepanz auf der einen Seite, die Jugend als die ideale Konsumentengruppe, die man auch entsprechend mit Waren beliefern kann, wo man auch neue Waren überhaupt herstellen kann, neue Leitbilder herstellen kann, die man verkauft, gerade aber auch die Jugend als das Rebellische, also auch das, was sich sozusagen dem Verständnis der Erwachsenenwelt immer entzieht. Also das ist ja genau die Grundlage gewesen für diese ganzen soziologischen Theorien, die dann auftauchten, inklusive solcher Rede wie der von Generationskonflikt und dergleichen. Ja, also das war das Problem. Die Jugendlichen machen irgendwas und man weiß nicht genau, was sie machen. Ja, also man kann nicht sagen, ja, die wollen die Welt jetzt umstürzen oder die finden es doof, dass wir den Faschismus besiegt haben oder die finden es, die wären noch viel weiter gegangen und die wollen Sozialismus. Man wusste das noch nicht. Nicht in den 50er Jahren. Sondern es sind einfach Menschen, die sozusagen aus ihrem Gefühl des Jugendlichseins heraus irgendetwas machen, was scheinbar keine Sinn und keine Bedeutung hat. Das habe ich nochmal genommen. Also es gibt natürlich immer Versuche, das irgendwie greifbar zu machen. An Elvis kann man das ganz gut sehen, also der dann ja sozusagen der Sunny Boy wird und gerade durch seine Militärzeit in Deutschland auch sozusagen angepasst wird als idealer Schwiegersohn und auch als eine Form von Amerika, auf die man sich berufen kann. Es ist dann diese Platte erschienen, ich weiß nicht, in der Ende der 50er, die ein Skandal war. Und ich gehe davon aus, ihr kennt das Cover, nämlich entweder The Clash, London Calling, wo es genauso aussieht, oder von Egotronic, gibt es jetzt auch eine Platte, die wir mal gemacht haben, wobei Egotronic sich genau auf das Clash-Cover bezieht und da auch immer dreimal geschieht. Jedenfalls, dieses Cover war tatsächlich ein Skandal. Also es war ein Skandal, Elvis sozusagen in dieser Pose quasi abzubilden, als rumgrölenden, unkontrollierten, wilden Musiker. Ja, und das ist, glaube ich, sogar verboten gewesen, dieses Cover. Einfach nur, weil er dann schreit. Das ist übrigens auch interessant, weil genau diese Frage, wie weit darf man eigentlich Leiden darstellen, wie weit darf man Schreien darstellen, kunstgeschichtlich, eine hochbrisante Frage ist, die immer wieder diskutiert wurde. Also ich weiß nicht, wie weit ihr sowas erkennt, bei Lessing zum Beispiel gibt es diesen Text zu Laokoon, und da wird genau das diskutiert. Welche Kunstform darf eigentlich die Schmerzen des Laokoon darstellen und kann man den schreienden Laokoon zum Beispiel als Statue, kann man den Schmerz als was Schönes darstellen? Ja, oder wird es nicht automatisch verzerrt und hässlich? Einfach nur mal so, dass man einen Einblick bekommt in das, was da in den 50er Jahren passiert. Also das sozusagen, was ja auch nochmal für dieses Bild natürlich geht. Also auch vom Sujet ist das was ganz Klassisches. Ja? Also wir haben Anspielung an den Akt. Und gleichzeitig sind es aber keine, das sind Durchschnittsmenschen, die aber in ihrer Durchschnittlichkeit besonders sind. Ja, also der Durchschnittsmensch, der aber sich herausgibt als Bodybuilder. nicht aber als was weiß ich, so griechischer Adonis oder so als Referenz auf ein bestimmtes Jahrhundert. Nur dasselbe gilt auch vielleicht hier für Marilyn Monroe. Und das wäre ja so der Punkt von Pop Art, wie wir es auch so gemeinhin kennen, Andy Warhol mit seinen Brillo-Boxen. Das ist jetzt auch eine kleine Anekdote am Rande, ich finde das ganz schön. Also Andy Warhol hat ja im Prinzip das, was ich vorhin meinte, auf die Spitze getrieben. Also die Ware wird selber zum Kulturgegenstand gemacht. Also die Ware, wie man sie aufgetragen hat, findet in den Drugstores ins Museum rein. Und ich finde es ganz schön, das habe ich vor wenigen Wochen erst in Lüneburg gefunden, am Schaufenster, dass wir denn heute genau wieder das haben, nämlich die Brillo-Box kommt aus dem Museum wieder raus und ist wieder im Schaufenster drin. Wobei das Tolle ist, dass die natürlich ganz viele Sachen falsch machen. Nämlich, die haben überhaupt nicht die Referenz darauf, dass es eine Waschmittelpackung ist, sondern für die ist es eine künstlerische Arbeit von Andy Warhol. Nicht? Und das haben wir hier auch mit einem Banan auf der Hose drauf, und die Suppendose von Kimmel und so. Und damit das alle Leute schneiden, steht hier extra noch mal Andy Warhol drauf. Ja. Man kann es aber gar nicht verstehen, weil der Witz bei Andy Warhol ist ja nicht einfach, dass er eine Brillebox aufsteht, sondern dass der die genauso stapelt, wie die angeboten werden im Laden. Ja? Und jetzt denkt man sich, Kunst ist immer was Wildes, dann müssen wir auch mal die Boxen so ein bisschen frechen. Dieses Verhältnis ändert sich alles in den 60er Jahren, das ist gemeinhin bekannt, dadurch, dass sozusagen die Jugend in ihren Aktivitäten verstehbarer wird, aber nicht automatisch nachvollziehbarer wird. Also es gibt auf einmal artikuliert politische Ziele, die sich auch aber schon artikulieren als sozusagen eine besondere Form von Lebensstil, was in Deutschland ja immer eine Besonderheit gibt. Ja, also das heißt, sowas wie die Hippie-Kultur gab es auch in Deutschland, aber das wird immer kanonisiert als sozusagen Randphänomen. Da sagt man so die Kommune 1. Und dann gibt es Uschi Obermeier, die steht im Stellvertretend für alles, was so Frauenemanzipation war oder so. Also das gibt immer eine Besonderung, ganz anders eben auf die Entwicklung in Amerika, wo es immer darum geht zu sagen, hier ist Woodstock, da waren über 300.000 Leute beteiligt. Das war eine große Bewegung, hier können wir nach San Francisco gehen, das waren alle, das ist ein Lebensstil, der hat sich etabliert. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wie sozusagen die globale Situation sich ändert in Zeiten des Kalten Krieges, wo es auf einmal doch ziemlich brutal wird und ein heißer Krieg da ist. Ich mache jetzt einen relativ großen Sprung. Zurück in die ein Sprung, ich lasse sozusagen die Entwicklung in den 70ern, 80ern aus und will nochmal zu dieser Ausgangsthese kommen, um ein wenig zu beleuchten, unter welchen Vorzeichen genau diese Entwicklung der Pop-Linken in den 90er Jahren stand. Ich habe es am Anfang gesagt, mit dieser niedrigsten Idee Pop 2, der Pop verallgemeinert sich, genau die Idee, dass Pop subversiv ist, wird zu einer allgemeinen Idee. Gleichzeitig kann man sagen, im Rückblick, in den 90er Jahren taucht verstärkt überhaupt die Vorstellung auf, dass Pop subversiv ist. Also niemand hat vorher bewusst zum Beispiel von den Rolling Stones erwartet, dass die jetzt politische Statements von sich geben. Das haben die gemacht, das haben die auch mal nicht gemacht. Manche haben das auch ein bisschen falsch gemacht, da gab es dann auch Proteste, zum Beispiel in den 70er Jahren gab es in England Ende der 70er diese Bewegung Rock Against Racism, was hier rezipiert wurde als Rock gegen Rechts, wo es interessanterweise in Deutschland eben schon ging um Neofaschismus auf der Straße, hingegen diese Rock Against Racism Bewegung hatte auch als Problem Neofaschisten auf der Straße, aber da ging es hauptsächlich auch darum zu sagen, dass zum Beispiel David Bowie oder Eric Clapton sich rassistisch geäußert hätten. Ja, also es war auch eine innermusikalische Bewegung. Was nämlich interessant ist, weil es da explizit darum ging, erstmals zu sagen, wir hören jetzt nur noch Musik, die sich politisch verortet. Also das ist sozusagen genau der Anfang von dem, was dann in den 90er Jahren vollends durchbricht. Nur der Unterschied ist ja, und das ist ein bisschen zu entfernen, was ich gerade gesagt habe, in den 70er Jahren gibt es diese Entwicklung, Musik kann politisch sein, wenn die Texte politisch sind. In den 90er Jahren löst sich das von den Texten zunehmend und wichtiger wird, was die Musik selber für eine Lebenshaltung ausdrückt. Also es gibt natürlich nach wie vor noch die Entwicklung über Hardcore und eine Punk-Weiterentwicklung, aber zum Beispiel selbst bei Nirvana, die ja somit als wichtigste Rockband gelten, was die 90er angeht, nicht zuletzt auch, weil sie nach dem Tod von Kurt Cobain entsprechend vermarktet wurden über MTV. Auch bei Nirvana ist ja im Prinzip schon egal, was sie singen. Also ich meine, sowas wie Smells Like Teen Spirit oder so, ist, also das taugt höchstens als Referenz auf eigene Erfahrungen, aber das taugt nicht, um über diese Musik, über die Texte, sowas wie eine politische Bewegung zu konstituieren. Gleichzeitig ist aber der musikalische Ausdruck trotzdem verbindlich für sozusagen die Konstitution einer kollektiven Haltung zur Kultur. Also es gibt einen sehr schönen Film, den man sich dazu mal ansehen kann, was speziell ist, diese Entwicklung des sogenannten Grunge ansieht, als Tipp nebenbei, der heißt The Hype. Und da wird beschrieben, wie eigentlich ab 79 schon in Seattle diese aus höchst unterschiedlichen Bands bestehende Musikszene sich entwickelt und Grunge zu einem Zeitpunkt auftaucht, als eigentlich diese Szene schon längst erledigt war. Also die Bands wie Soundgarden und dergleichen, die waren viel früher schon wichtig und die Bands eben, die seit 1979 da aktiv sind. Und bis einschließlich zu der schönen Anekdote, um das da abzuschließen, dass eine Musikjournalistin interviewt wird von der New York Times, also die kriegt einen Anruf, Telefoninterview aus New York. Sie sollte, die hätten gehört in New York, dass die Grunge-Leute eine eigene Sprache hätten und sie sollte doch mal so ein Vokabular jetzt sagen, wie so Gruncher reden. Und sie war so völlig perplex und hat sich am Telefon irgendwas ausgedacht. Und das waren aber nachher tatsächlich Vokabeln, die sich alle weltweit gehalten haben. Also ich habe jetzt kein Beispiel mehr, obwohl das in diesem Film taucht das halt auf. Was aber ja auch schon mit zu Grunge gehörte, also die Stax hat damals nach dem Tod von Kurt Cobain ganz treffend getitelt, der erste MTV-Tote. Was ja auch schon dazu gehörte, ist eben sozusagen, und das beleuchtet diese Anekdote, die ich eben meinte, von vornherein die totale Affirmation dieser Kultur. Also alles, was genau daran das Rebellische war, wurde sofort vermarktet. Das Problem ist aber, dass man eigentlich das nie anders kritisiert hat als denn als Kommerzialisierung. Ja? Und also sozusagen also nie eine wirkliche Systemkritik daran getragen hat, was das jetzt bedeutet von der Grundstruktur, wie funktioniert hier eigentlich Warenwirtschaft im Hinblick auf Kultur, sondern es immer um die Vorstellung gab, es gibt eigentlich die gute, subversive, subkulturelle Pop, den subkulturellen Pop, und der wird dann okkupiert von den großen, bösen, gerne dann auch amerikanischen Major-Plattenfirmen und dadurch wird es kaputt gemacht. Ja? Und die Beispiele liegen dann auch da an. Da weiß ich eben zum Beispiel der Untergang von diesem oder Verkauf von diesem Sub-Pop-Label, das für Grunge sehr wichtig war. Nur was man sozusagen immer versäumt hat, beziehungsweise wo man bereitwillig immer dran mitgemacht hat, und das wäre der große Bogen dann bis hin zu eben Daniel Richter und ihrer Analyse, beziehungsweise das, was solche Kunst denn heute bedeutet, oder was es bedeutet, dass solche Formen der Popkultur als Kunst genau an der Stelle im bürgerlichen Produktkrieg aufschaut. Also was man nie untersucht hat, ist, was hier eigentlich sozusagen auf der materiellen Ebene der Zeichenordnung passiert. Ja, also das heißt, man hat eigentlich sich viel zu sehr auf Symbole verlassen. Das war auch ein großes Wort, was für die Poplinke eine Rolle gespielt hat, symbolischer Widerstand. Also es ging eben nicht mehr darum zu sagen, hier sind Nazis, die brauchen aufs Maul und dann ist das Problem auch erstmal gut, sondern es ging eben permanent darum, sich in gewisser Weise symbolisch zu verhalten zu bestimmten Dingen. Ja, also die Geste zählte und die Sprache zählte zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Phänomene, an denen man das deutlich machen kann. Zum Beispiel die Aufwertung von dem, was Kanakatak und solche Gruppen gemacht haben. Also, oder überhaupt die Diskussion darum, wie geht man um mit so Bezeichnungen wie, weil du es gerade vorhin erwähnt hast, also wie nennt man Menschen, die nicht weiße Hautfarbe haben, wenn die sich selber jetzt aus Amerika, mal neu, Hip-Hop und so, ja, wenn die sich jetzt selber Nigger nennen und man aber schon weiß, sie brauchen das, benutzen das als einen inneren Code. Ja, und was heißt das zum Beispiel für so Migrantenkulturen in Deutschland? Das war ja für Kanakatags verbunden. Das Interessante ist aber, das blieb halt alles auf dieser rein symbolischen Ebene und hatte eigentlich wenig zu tun mit den faktischen sozialen Strukturen, in denen man sich bewegt hat. Also in jeder Hinsicht, also sowohl ging es nie um Produktion, aber auch nie um tatsächliche Strukturen von Sexismus zum Beispiel, das ist ja auch ein Thema ist in vielen solchen Gruppen gerade. Gleichzeitig aber natürlich eine völlige Selbstverständlichkeit, solche Bilder, wenn denn die Bewegung weg ist, ja, also wenn es nicht mehr eine präsente Antifa-Bewegung gibt, die sagt, hier, was soll ich sagen, das funktioniert so nicht, am Lichterketten, das reicht noch nicht. Diese Bilder können ohne weiteres adaptiert werden von der Mode, die gleichzeitig dann wieder andockt oder die völlig selbstverständlich ihr Terrain findet in dieser Kultur. Das ist alles eine Kampagne von Diesel. Ja, immer mit so Schwachsinnsparolen wie Speck your Mom. Also Jonathan Mesel, der hat das dann ernst genommen, seine Mutter ist. Oder hier haben wir das Law, Green Traffic Lights. Und hier Legal Eyes for Gay Weekend. Auch interessant, nicht? Wenn man sich erinnert, 80er Jahre, der Kampf um die 35-Stunden-Woche, das war sozusagen einer der letzten großen gewerkschaftlichen Kämpfe. Wo es in der Tat auch jenseits der Gewerkschaft Auseinandersetzungen gab. Und jetzt kommt es aber wieder als eine Spaßparole. Ja. Es gibt einen Menschen, der sammelt alle Werbung, wo das Wort Revolution auftaucht. Und dazu gehört ja auch diese Modestrecke. Das ist leider auf Dänisch, aber ich glaube, man kann es erkennen. Also Revolutionsmode. Revolutionsmode und es geht um die Bader-Meinhof-Gruppe, Ulrike Meinhof. Und diese Modestrecke orientiert sich jetzt an der Geschichte der RAF. Ja? Also das heißt, hier fängt es an, konspiratives Treffen im Café. Dann Planung. Im Hintergrund sieht man noch Demo-Plakate, das reicht nicht, wir müssen darüber hinausgehen. Aber alles eben so schick. Dann geht man auf die Straße, bringt nichts, Polizei nimmt ein Fels, also da ist nochmal, und am Ende sitzt man im Knast. Und dann kommt die Gerichtsverhandlung. Ja, da wird man nicht verlassen. Achso, da bin ich wieder am nächsten Bild. Ja, das ist. Das wäre der große Bogen, den ich zur Diskussion anbiete. Trotz der Temperaturen. Instrumentalisiert wird und damit seine eigentliche Position verliert, oder ich verstehe das gar nicht, wie das jetzt das ist ja alles total aufgegangen in verschiedenen Strategien, die gar nicht mehr den eigentlichen Sinn verfolgen. Das sieht alles so phasenmäßig aus, weil wenn man Jonathan Mesel nicht mehr als politisch verstehen kann, wer ist es denn sonst noch heutzutage? Nur aus dem kleinen Untergrundgruppen? Oder ich würde sagen, genau das Gegenteil wäre die Antwort. Also eben nicht kleine Untergrundgruppen, sondern was es bräuchte, wäre überhaupt eine politische Bewegung, an der man solche Formen der sagen wir mal, künstlerischen oder kulturellen Praxis neu verorten könnte. Und die müsste so groß sein und trotzdem nicht. Ja, die müsste zumindest effektiv sein, und ich glaube, das ist weniger abhängig davon, dass die zahlenmäßig groß ist, sondern es ginge eher darum, in welcher Form da, sagen wir mal, radikale im Sinne von utopische Perspektiven geäußert werden. Also das ist ja auch die Schwierigkeit bei den künstlerischen Arbeiten, sowohl bei Mese wie auch bei Daniel Richter, unabhängig davon, dass man die jetzt als Künstler sympathisch findet oder nicht, selbst wenn man denen zugesteht, dass deren Absicht ist, das System zu durchbrechen, wie Mese das gesagt hat, muss man sich ja immer noch fragen, A, passiert das überhaupt? Also gibt es überhaupt einen Kunstbegriff heute, eine Funktion von Kunst in dieser Gesellschaft, an dem wir sowas messen können? Und B, funktioniert es im Museum? Also das ist ja die große Paradoxie, dass sozusagen sämtliche Avantgarde eigentlich immer versucht hat, teilweise auch dazu gezwungen war, aus dem Museum rauszukommen, genau diesen Raum des Museums zu erkunden. Und auch nicht uninteressant ist, dass wir, was die Kunstgeschichte angeht, in den 90er Jahren, auch in den 80er Jahren geht das ja schon los, zum Teil geht es sogar in den 70ern schon los, eine Kunst haben, die genau den Ort der Kunst, nämlich das Museum, permanent problematisiert. Institutionskritische Kunst und so weiter, oder Vermittlungskunst und was es da nicht alles gibt. Und bei beiden Künstlern ja schon auffällig ist, mit welcher Bereitschaft die sich diesem Betrieb hingeben. Ja, also bei Daniel Richter eben so weit, dass er nicht einfach nur sagt, es ist völlig okay, dass ich im Museum hänge, also wo man auch erstmal sagen könnte, ja, das ist okay, auch ein Künstler soll leben, und wenn Daniel Richter mit seinem Geld auch, was weiß ich, die goldenen Zitronen finanziert und das Buberflegel gekauft hat und so, alles fein. Nur genau an dem Punkt, wo sozusagen die Museumskultur zurückschlägt auf handfeste politische Interessen, nämlich zu sagen, hier 60 Jahre Bundesrepublik, das ist 60 Jahre deutsche Kunst. Und da ist Daniel Richter als ehemaliger Bewohner der Hafenstraße ein Teil davon. Und zwar gerade, weil er Bewohner der Hafenstraße war und jetzt diese Bilder malt. Das ist das Prekäre. Und das kann man von den Werken nicht trennen. Also das gehört sozusagen dazu, dass der aus der Hafenstraße malt, wie scheiße irgendwelche Asylsuchenden behandelt werden, und das auch sagt, und dass die Gesellschaft sich das klar machen kann, passiert dann nicht irgendwie in den unzähligen notwendigen Initiativen, wo dagegen vor Ort vorgegangen wird, sondern das passiert im Museum. Ja, da kann man dann im FAZ-Feuilleton auch nachlesen, ja, auch der Daniel Richter ist so radikal, weil der mal sagt, hier gibt es einen staatlichen Rassismus. Und ansonsten ist es aber ein Straftatbestand, das außerhalb des Museums zu sagen. Ja? Und meine aber, das hat insofern zu tun mit genau dieser Verkettung von Pop 1 zu Pop 2, nämlich überhaupt der Erwartung, dass die Kultur oder eine kulturelle Praxis so etwas leisten kann wie eine politische Standortbestimmung. Also man muss ja erstmal historisch zurückgucken, dass eigentlich keine nennenswerte politische Bewegung so funktioniert hat. Also niemand hat, was weiß ich, an der Romantik diskutiert, ob da ein Ausverkauf stattfindet oder ob das eine politische Haltung ist oder so, weil das sozusagen, den Gedanken muss ich nochmal andersrum einfügen. So, es ist in der bürgerlichen Gesellschaft, was den Status der Kunst angeht innerhalb der Kultur, ist immer klar gewesen, dass wenn die Kunst eine Funktion hat, dann ist es eine politische Kunst. Also es gibt sozusagen in der bürgerlichen Kulturgeschichte keine nicht politische Kunst. Kunst vorher ist, was weiß ich, eingebunden in religiöse Zwecke oder höfische Zwecke und dergleichen, modale Zwecke. Die explizite Verbindung gerade von dem, was ja die bürgerliche Gesellschaft hervorbringt, nämlich die freie Kunst, also die frei ist, auch in ihrer Selbstbestimmung als autonome Kunst, das ist immer verbunden gewesen mit dem politischen Interesse, und das politische Interesse in der bürgerlichen Gesellschaft ist immer nationales gewesen. Also weil das immer die Identifikationsmatrix für die bürgerliche Gesellschaft war, vom Verlauf her gesehen. So, das heißt, die kritische Kunst, die wir finden, etwa in der Avantgarde, ist sozusagen notwendigerweise politisch und dann auch notwendigerweise immer antinational. Ja, also das, was ich jetzt so versucht habe mit der Pop-Art zu zeigen, ich will es leider mal ein bisschen deutlicher machen, es hat eine interessante Wendung. Also wir finden zum Beispiel im Surrealismus oder auch in der Dada-Bewegung schon eine explizit, also eine Kunst, die versucht, sozusagen darin antinational zu sein, dass sie zum Beispiel das Nationale überhaupt nicht zum Gegenstand macht. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende an der Popkultur, respektive an der Pop-Art, sich zu verweigern einer nationalen Bestimmung und darüber, gerade weil das nämlich verbunden ist von Anfang an mit dem kapitalistischen Markt, der ja sozusagen von sich aus international funktioniert, gerade darüber entstand der Eindruck, die Popkultur ist eine Kultur, die nicht politisch ist. Und der große Schritt ist eben die Politisierung. Also ne, wenn ich singe, was weiß ich, James Brown, Please, Please, Please oder was, ja, oder Deep Purple, Smoke on the Water oder irgendwas, ja, dann ist das nicht politisch. Das ist die Idee gewesen. Wenn ich aber singe, Nazis raus, dann ist das politisch. Das ist nie das Verständnis von Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft gewesen. Wenn Schiller die Glocke schreibt, dann ist das ein politisches Gedicht. Ja, wenn Goethe den Werther schreibt, dann ist das auch ein politischer Roman. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es eben in den 90er Jahren unter diesem Vorzeichen der Poplinken diese Verwechslung gegeben hat. Jetzt hat man das endlich geschafft, den Pop zu politisieren. Und das, was aber an dem Pop das Politische ist, sind nicht etwa in der Kunst zum Ausdruck kommende Forderungen wie schaff den Kapitalismus ab, sondern das Politische ist, wie man selber lebt. Und das ist das Fatale, weil da sozusagen überhaupt kein Raum ist für Utopie. Also nicht, dass es die Aufgabe von Daniel Richter wäre, zu sagen, wie die Welt von morgen aussieht oder so. Ja? Umso mehr für Authentizität. Genau. Und das ist eben das Interessante, dass sozusagen alle, die Anfang der 90er Jahre als offensiv, als Poplinke aufgetreten sind, ja, und zum Beispiel noch sagen, hier, wir sind ein großes Kollektiv und bei uns sind so alle mit dabei, dass die sozusagen genau auf diesen Standpunkt der Authentizität sich zurückziehen. Also Daniel Richter braucht im ZDF diesen Beitrag, um zu beweisen, dass hinter diesen Bildern ein bestimmter Typus des authentischen Künstlers steht. Genauso wie auch Jonathan Mese eben ganz anderen Künstler darstellt, aber eben auch einen authentischen Künstler. Und gleichzeitig hat aber diese Form der Authentizität, diese Form der Echtheit überhaupt keine, wie soll man sagen, ja selber keine politische Funktion mehr. Ich kann ein anderes Beispiel nennen, was ihr vielleicht kennt von der Vorlage, weil das ja auch so ein Diskurs ist, der dem jetzt so einhergeht. Alles, was so fällt über Street Art und Graffiti und Stencils, Banksy. Banksy sagt euch was, dieser Stencil-Künstler in London. So, das sind so Arbeiten von Banksy. Ja? Jetzt ist es so, dass, habe ich mir sagen lassen, und ich meine, es ist kein Gerücht, der macht halt auch solche Sachen in der London Tube, ja? In der U-Bahn in London. So, jetzt kommen Reinigungsgruppen, Truppen, und die entfernen das. Das ist eine Sachbeschädigung. Jetzt gibt es aber Kunstsachverständige, die entscheiden, ob diese, ich sage jetzt mal, Schmierereien von Banksy sind oder von irgendjemand anders. Und wenn sich herausstellt, dass es ein echter Banksy ist, wird das herausgelöst, verkauft und mit dem Erlös des Verkaufs werden die U-Bahn gereinigt. Ja? Also das ist sozusagen die Logik einer Kunst, die ja ganz offensiv nicht einfach nur eindringt in den öffentlichen Raum oder das, was wir immer so als öffentlichen Raum bezeichnen, sondern das auch noch mit einer immer wieder höchst politischen Ikonografie macht. Ja? Also das geht ja immer wieder um, was weiß ich, Tierrechte oder Polizeitruppen oder hier diese, dieses hier mit Checkbook-Vandalism, also so Banker, die dann halt auf keine Flaschen schmeißen, man kann so schlecht erkennen, die schmeißen so Blumensträuße. Ja, also das sind sozusagen schon erstmal von der Idee recht kluge Form von Kunst und öffentlichem Raum. Und genau das führt aber dazu, den Wert zu erkennen und das zu verkaufen, um das, was es eigentlich ist, zu entfernen, nämlich eine Sachbeschädigung. Ja? Und um das, was es gehen könnte dabei, also dass das eine Kunst ist, die sozusagen als politisierte Kunst genau diese, ich sagte mal mit, diese Ästhetisierung der Politik durchbricht, das wird völlig verschoben. Also das, was ich eben meinte, das ist ja diese Formulierung von Walter Benjamin am Ende des Kunstwerkaufsatzes, das Kunstwerk im Sinne seiner technischen Reproduzierbarkeit. Da schreibt Benjamin, die Faschisten, und er meint damit den italienischen Futurismus, der den Krieg verherrlicht hat, die Faschisten, und nicht nur den, sondern natürlich auch den Nationalsozialismus, die Faschisten betreiben eine Ästhetisierung der Politik und die Kommunisten antworten dem mit einer Politisierung der Kunst. Ich glaube, dass diese Formel, wenn man die eben genauso nimmt, wie sie da steht, sehr wichtig ist und auch als Antwort auf deine Frage wichtig ist. Nämlich, dieser Zustand einer Ästhetisierung der Politik, dieser Zustand, wo wir an Kunst gewöhnt sind, ja, also ein Zustand, wo man sagen kann, als Andy Warhol seine Brillo-Boxen ins Museum gebracht hat, war das zumindest im bürgerlichen Kunstbetrieb Aufruhr, war das ein Skandal. Heute stehen die in Lüneburg irgendwo in so einem Sportbekleidungsschaufenster und zwei Wochen später sind die nicht mehr da, das ist auch völlig egal. Ja? Also das, ja, die benutzen das und wir kennen das auch, wir kennen alle die Bananen, dann haben wir alle so eine Unterhose mit Bananen drauf. Also, ja? und wir wissen aber nicht mehr, was das bedeutet, wer mit anderen war, was da auch hintersteckt vom Konzept. Ja? Dass Andy Warhol gesagt hat, wir produzieren fabrikmäßig jeden Tag einen Song, dann ist die Platte voll. Ja, das spielt keine Rolle mehr. Also diese Ästhetisierung der Politik ist unhintergehbar. Also Politik in dem Sinne heißt ja auch immer Alltag. Es ist eine, also es geht ja nicht nur, wir haben einen Politikbegriff, der sich gelöst hat vom Staat. Gleichzeitig ist aber immer versucht worden, und das würde ich sagen, ist eben das große Problem an der Poplinken gewesen, ist versucht worden, diesen Satz umzukehren. Statt Ästhetisierung der Politik eine Politisierung der Ästhetik zu betreiben. Also genau dieser Verhübschung der Welt, die ja letztendlich die wahnproduzierende Gesellschaft permanent betreibt, also bis hin zu eben hierzu. Ja? Also wenn man so will, wäre das die konsequente Antwort der Poplinken. Ja? Also man kann so, das unten ist so die Arschloch-Variante und das ist so die Okay-Variante da oben. Ja? Aber genau darum geht es nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, sozusagen innerhalb dieser Ästhetisierung der Politik die Eigenständigkeit der Kunst zu erkennen. Und das also der Zustand der Ästhetisierung ist nicht hintergehbar. Also nicht, man kann das natürlich jetzt wesentlich weiterführen. Also zum Beispiel, das sind ja interessante Verschiebungen, die da stattfinden. Also Daniel Richter, das konnte man so ein bisschen sehen, das ist ein sehr groß gewachsener Mensch. Und zu seiner Anekdote, dass er in der Hafenstraße gewohnt hat und autonomer war, gehört in der Regel auch immer, dass er sich mit Nazis geprügelt hat. Kann man sich auch vorstellen. Das ist ein großer Kerl und das ist gut, so viele Leute da in den ersten Reihen zu haben. Ja? So, und was passiert jetzt aber? Also sozusagen, das politische Ereignis wird mystifiziert, das ist die Geschichte des authentischen Künstlers und nicht mehr der Künstler ist der authentische politische, der Sozialist oder so, der Bewegungsmensch, sondern es ist die Geschichte des authentischen Künstlers und er bringt quasi sein politisches Konzept ins Museum rein. Ja? Barmbeker Aufstand, hochinteressante Sache. Das kann man jetzt kaufen. Und gleichzeitig muss man sich ja fragen, das ist ja das Problem des Status der Kunst angeht, und deswegen redet Benjamin von der Politisierung der Kunst. Was erfahren wir denn mehr über den Barmbeker Aufstand, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit dem Bild von Daniel Richter auseinandersetzen? Das Einzige, was wir erfahren, ist ja, oh, das ist vielleicht eine interessante historische Begebenheit, da muss ich mich nochmal mehr, und zwar jenseits dieser Arbeit von Daniel Richter, darüber informieren. Und das ist ein Problem für die Kunst, weil so funktioniert Kunst eigentlich nicht, zumindest nicht, wenn man der Kunst ein kritisches Potenzial zuspricht. Also Adorno zum Beispiel, um den Namen dann endlich einmal ins Spiel zu bringen, der würde ja sagen, Kunst hat Erkenntnischarakter. Also was ein Kunstwerk immer von der bloßen Ware unterscheidet, ist, dass ich in der Auseinandersetzung mit Kunst, egal wie diese Auseinandersetzung aussieht, am Ende mehr über die Welt weiß als vorher. Und zwar auch etwas, was ich nicht anderweitig erfahren kann. Ja? Also deswegen ist es eigentlich Quatsch, dass Daniel Richter seine Bilder erklärt. Entweder ich mache da eine Erfahrung oder ich mache sie nicht. Aber das ist das Problem. Diese Kunst, und auch wenn Jonathan Mese da im Hitlerrufen rumrennt und Pimmel sagt und Wagner sagt und Stalin sagt, man erkennt nichts. Ja? Also man kann vielleicht sagen, dieser Typ ist crazy und der ist auch ganz lustig, wenn er zu seiner Mutter sagt, kannst nicht lecker. Aber es passiert nichts. Und das ist, was, und genau an der Stelle setzt sozusagen die Politisierung der Kunst aus. Ja, also auf diesen Adorno-Einwurf hat eigentlich auch gewartet, dass ich das selber vielleicht gesagt. Aber dann, Adorno hätte dann aber gesagt, ja gut, so Kunst zu vermarkten, finde ich. Aber dann hätte er auch gesagt, wenn man Kunst als Markt schreibt und betreibt, so indem man irgendwie sozusagen damit in die Öffentlichkeit geht, widerspricht wieder auch noch den Begriff der Kunst. Also da hätte er uns ja auch gegen gewehrt, dass beispielsweise von mir aus sogar er mit seiner Musik irgendwo auf einem Arthouse-Platz aufgetreten wäre, wo jeder irgendwie da hätte zuhören können. Das hätte er doch nicht gemacht. Nee. Wie, ich glaube, das hätte er gemacht. Ja, das ist eine zwiespältige Sache. Also weil Adorno ja gleichzeitig jemand ist, deswegen könnte man ihm sowas auch zutrauen, der zum Beispiel eine enorme Präsenz in den Medien in den 50er und 60er Jahren hatte und durchaus auch in seinen, also wenn man das zum Beispiel liest, in den schönen, ich weiß nicht, ob das in dem Gespräch ist, genau, es ist in diesem Gespräch mit Helmut Becker, Erziehung zur Mündigkeit, ja, wo er sagt, man müsste in der Schule mal sich irgendwie so kulturindustrielle Produkte angucken und das dann analysieren. Also das nicht. Und das gleichzeitig hat er Radiosendung gemacht, wo er dann eben auch Kompositionen vorspielt und das analysiert. Ja? Und zwar nicht seine eigenen, aber eben selbst von Schönberg Sachen. Und das hört aber mit Schönberg auf. Also es geht nicht weiter in die Musik der 50er und 60er Jahre, nur so ganz peripher, aber eigentlich so, dass die, was auch immer, Lachenmann, Cage, Boulez und so weiter, das taucht ja nicht auf. Was ist das Problem? Er wurde dann auch gefragt, davon, wieso er das denn macht, weil er ist ja eigentlich das Medium verurteilt, sozusagen zur Massenverbildung, wieso er dann quasi daran auftreten wird. Ich glaube, die Antwort, warum das Medium besser zu machen. Genau, aber das beleuchtet ja, worum es geht. Also es geht ja nicht darum zu sagen, zum Beispiel Fernsehen ist per se Schund, sondern es geht darum zu sagen, gerade, und das ist eigentlich ein Gedanke, der Benjamin sehr ähnlich ist, hier gibt es eine technische Entwicklung, da müssen wir uns A erstmal stellen, also die ist da, und B hat die auch ein enormes Potenzial. Und das ist ja gerade das Perfide, dass behauptet wird, dieses Potenzial sei vollständig ausgeschöpft. Also ein anderer Fall, an dem man das deutlich machen kann und vielleicht sogar noch deutlicher machen kann, ist Unterhaltung. Es wird ja immer so dargestellt, als sei Adorno derjenige, der was gegen Unterhaltung hat. Ja, das ist jetzt, meinetwegen hat er auch persönlich was dagegen oder so, das ist mir wurscht. Nur es finden sich Hinweise darauf, die ich sehr brauchbar finde, dass er sagt, wenn das als Unterhaltung verteidigt wird, was wir heute haben, als Menschenrecht, dann ist es um die Unterhaltung sehr schlimm bestellt. Ja? Also wenn der Mensch nicht weiter in der Lage ist, als sich irgendwie von Florian Silbereisen und hier Mario Barth unterhalten zu lassen, also weil das ja nun mal die Riesenveranstaltungen sind, dann stimmt eben was mit Unterhaltung nicht. Also da geht es nicht darum, dass man die alle irgendwie zu Schönberg, weiß ich nicht, Überlebende aus Warschau prügelt oder so, sondern dass man eben das Recht auf Unterhaltung auch einklagt. Und da gibt es ja auch die Kontroverse mit Brecht noch, dass Brecht noch darüber hinausgeht eigentlich und sagt, man kann genau das, was hier Unterhaltung ist, sogar noch verbinden mit dem, was Adorno und Keynes gerade versucht, dass Adorno wieder anders gesehen hat. Ja, also Lehrstücke und sowas. So, aber ich glaube, dass das alles nicht unwichtig ist von dem, was hier passiert. Denn sozusagen genau diese Idee der Unterhaltung hat ja innerhalb der Poplinken Einfluss gefunden unter dem Begriff des Hedonismus. Also das heißt, jetzt übersetzt, wir haben die besseren Partys. Das war die Idee. Ja, die Idee war zu sagen, man bietet Jugendlichen durchaus im pädagogischen Sinne eine Perspektive, weil die Nazis einfach scheiß Partys haben. Ja? Also auch bis dahin, dass es so die Idee gab, die Dietrichsen selber zum Beispiel auch verteidigt hat, dass Nazis nicht Schlagzeug spielen können. Ja? Also was ein großer Schock war, dass, als man dann auf einmal merkte, nee, die können das, und es gibt eine Band wie, was weiß ich, Böse Onkels, die seit Jahren sozusagen in nicht bekannten Charts vertreten ist, weil die Tausende von Platten haben. Ja? Beziehungsweise auch Ideen von sozusagen wahnförmigen positiven Rassismus kommen dabei. Also etwa die Zuschreibung, der Schwarze an und für sich hat mehr Rhythmus. Ja. Und dann aber die Idee zu sagen, genau diese schwarze Musik, gerade weil sie auch so konnotiert ist, ist sozusagen auch eine Musik des Widerstands, weil man kann dieses Stereotyp ausspielen. Und daran zum Beispiel sehen, wie die Form von Körperästhetik und so wird. Aber jeder dieser Schritte, so berechtigt er auch sein mag und so viel Spaß er auch bringt, ist gleichzeitig ein Schritt weg von einer Reflexion auf die Verhältnisse und eine Verabsolutierung der eigenen Lebensweise. Und das System bricht in sich zusammen, wenn diese Lebensweise sich verändert. Ja? Also in dem Moment, wo Daniel Richter aus der Hafenstraße auszieht, was sein gutes Recht ist, verändert sich genau der Status. Also man kann sich sicher sein, dass wenn Daniel Richter selbst unter heutigen Bedingungen der Hafenstraße immer noch in der Hafenstraße wohnen würde, dann hätte das zumindest eine ganz andere Verortung und die Bilder wären nicht so viel wert. Und diese Antwort, die er da gegeben hat, warum man jetzt kleinere Bilder malt, des Geldes wegen, ist auch eine ganz interessante Antwort, weil die insofern stimmt, die größeren Bilder sind ja automatisch immer teurer, weil Kunst tatsächlich vom Preis bemessen wird, Höhe mal Breite. Ja? Und dann gibt es für jeden Künstler noch so einen Index und das wird alles multipliziert. Also so verfahren Galerien. Und das ist dann der Preis. Und natürlich in Zeiten der Krise, wo auch der Kunstmarkt erfasst wird, spielt es mit rein. Und ich will das noch sagen, weil das ist eine wirklich interessante Anekdote, wie selbstreferenziell das immer mehr wird und wie wenig man aus dieser Selbstreferenzialität rauskommt, weil es gleichzeitig auch niemanden interessiert. Ich weiß nicht, wer von euch diese goldene Zitronenplatte kennt, Leni. Also dieses Cover jetzt, ja. Das ist so. Also ein Künstler ist, wenn er Glück hat, bei einer Galerie. Und der Daniel Richter ist bei einer Galerie, die heißt Fine Art. Fine Arts, ich habe jetzt den genauen Namen vergessen, Berlin. Es ist üblicherweise so, dass Künstler von dem Format wie Daniel Richter nicht an jeden verkaufen. Also es gibt in diesem Interview auch die Stelle, wo Daniel Richter sagt, er weiß nicht, an wen seine Bilder, also so kompliziert, er weiß nicht, an wen seine Bilder verkauft werden. Das ist eigentlich überhaupt nicht üblich, sondern es ist auch die Aufgabe der Galerie, nicht zuletzt auch aus preispolitischen Gründen, sehr genau zu bestimmen, welche Sammler welche Bilder überhaupt kaufen dürfen. Und es gibt auch Künstler, die ganz eindeutig sagen, an die und die verkaufe ich nicht. Es gibt ja auch Sammlungen, die ganz eindeutig funktionieren. Das beste Beispiel eine Bekannte von mir gerne immer zitiert, also in Schwabemeyer ist die Firma Ritter Sport zum Beispiel, die sammeln nur quadratische Bilder. Ja? Das ist natürlich eigentlich rufschädigend, wenn man als Künstler irgendwie da in seiner Sammlung, also quasi nur seines Formates wegen verabschiedet. So, die Galerie Feinart, wo da errichtet ist, die verkaufen an alle. Das ist sehr ungewöhnlich. Also die betreiben wirklich so Ausverkauf. Und in dem Sinne sozusagen, also genau, und dann gibt es dieses goldene Zitronencover, wo vorne diese Arbeit von Daniel Lee drauf ist, ja, Fax und Police, oder ich habe SCLD oder Fax und Police, da gibt es zwei Varianten, ganz toll, wenn es ist. Und dann hinten sieht man seinen Galeristen bei der Ausstellungseröffnung, wo seine Bilder in der Galerie gezeigt werden, wie er gerade mit so zwei Frauen so besoffen im Seil hängt, in so einem schlechten Foto. Ja? Und es ist bekannt, dass dieser Mensch ein eher unsympathischer Typ ist. Also, und selbst das funktioniert nicht, weil es so egal ist. Ja? Also ich meine, ich sage euch das jetzt und dadurch wird sich euer Verhältnis zu den goldenen Zitronen genauso wenig ändern wie euer Verhältnis zu Daniel Richter, noch hat das irgendeinen Effekt für den Markt, ja? Also, oder für sonst irgendwas. Und das, das ist sozusagen völlig in sich ausgehebelt. Noch eine interessante Sache, letzte Bemerkung denn von mir, weil ich den Namen so oft erwähnt habe, Dietrich Dietrichsen. Ich weiß nicht, ob ihr Texte mal gelesen habt von Dietrichsen und das verfolgt habt. Ich halte ihn für einen sehr klugen Menschen. Bei dem kann man, und das macht dann nochmal Sinn, dass ich so viel über Kunst geredet habe, bei Dietrichsen kann man genau diese Bewegung nachvollziehen. Dietrichsen war ja der Erste, der Anfang der 90er Jahre daherkam mit diesem Artikel, mit der Überschrift The Kids Are Not Alright. Ja, das ist eine Anspielung auf The Who, ne? Nämlich Fernsehbericht, das war so der Teaser, Fernsehbericht, man sieht Leute, Baseballkörbe rückwärts, irgendwie Flanellhemden an, Hardcore-Musik und so weiter. Und also sozusagen die Ikonografie stimmt, das ist links, und dann kommt raus, es ist ein Screwdriver-Konzert, also ein Nazi-Band-Spiel. Und die Leute sehen halt aus wie Linke, also was ja heutzutage noch viel problematischer ist mit nationalen Autonomen und so weiter. So, und das ist der Aufmacher für Dietrichsen gewesen, zu sagen, wir können uns nicht länger darauf berufen, dass wir eben die besseren Partys haben, den besseren Style haben oder so. Die Baseballkappe so rumzutragen, heißt nicht, dass man Linker ist. Ist banal, aber das war damals eine schockierende Erkenntnis. Also das System der Symbolik funktioniert nicht. Er hat ja dann diese drei, so eine Trilogie geschrieben, ich weiß nicht, wie der erste Band heißt, deswegen ist mir jetzt auch der zweite Band entfallen. Und auch beim dritten Band, wie der heißt, wie heißt die denn? Die alle bei Kiepenheuer erschienen sind. Also ist egal jetzt. Also jedenfalls eine Trilogie von drei Büchern mit Aufsätzen, die allesamt von Popmusik handeln. Da geht es zwar auch immer in so Randbezirken um Kunst, aber es sind alles Bücher, die er schreibt als Popjournalist mit einer Stellung in Popjournalen, also sei es Spex oder andere Zeitschriften, die explizit Popzeitschriften sind. Und jetzt passiert auf einmal ein Wechsel, Ende der 90er Jahre. Und das kündigt sich an in diesem vorletzten Buch von Dietrich Dietrichsen, das heißt Wohnzimmer. Auf einmal ist er als Popjournalist nicht mehr die exklusive Person, die über Musik schreibt, sondern es sind Texte, die irgendein anderer Kulturjournalist auch schreiben kann, zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau, in der FAZ, sonst irgendwo. Es gibt sozusagen nicht mehr eben diese exponierte Position des Pop-Kenners. Gleichzeitig verschiebt sich aber auch die Aufmerksamkeit desjenigen, der sich für Pop interessiert. Also auch Dietrichsen fängt an, Pop uninteressant zu finden. Ja? Also während es in den 90er Jahren wirklich noch eine Bedeutung hatte, zumindest innerhalb dieses diskursiven Feldes, über die Neuveröffentlichung irgendeiner Mudhoney-Platte zu schreiben oder so, oder Sonic Youth oder so, ist es mittlerweile so, dass genau die Bedeutung, die man darauf projiziert hat, die findet jetzt in der Kunst statt. Und Dietrichsen etabliert sich auf einmal als Kunstkritiker. Und er geht auch nicht mehr weg. Der sitzt, wie dieses Buch heißt, in seinem Wohnzimmer. Das ist jetzt der Ort des Schreibens. Und das nächste Buch, das heißt Eigenblutdoping, das ist zum Beispiel eine Sammlung von Vorträgen, die er gehalten hat im Hamburger Kunstverein. Also wo er sozusagen überhaupt zwar noch adressiert wird als Pop-Theoretiker, ihm aber vollständig überlassen ist, über Kunst zu reden. Und, so, und diese Bewegung, ja, also mit all dem, was ich jetzt referiert habe, auch wenn es so, so leicht anekdotisch wird, ja, Andreas Vanizzardi, Wohlfahrtsausschüsse, etwas Besseres als die Nation, ist jetzt Staatsredakteur, interviewt seinen Patenonkel Daniel Richter als Künstler, ehedem Antifaschist Hafenstraße, ja, aber also da etablieren sich ja auch völlig neue Felder. Und was ja noch dazu, also das ist jetzt wirklich der letzte Satz, was ja auch so interessant ist, wäre ich jetzt sozusagen bei den Referenzen gewesen, die seinerzeit genau die Diskussion bestimmt haben, nämlich wie stehen wir zu Punk, wie stehen wir zu Hardcore, welche Bedeutung hat ein Techno-Konzert im Gegensatz zu irgendeinem Washington DC Hardcore-Band, die wir einladen. Was ist die Rolle von Indie-Labels heute? Wie muss man Musik machen? Gibt es Akkorde, die immer links sind? Also wenn ich in diese Feld geblieben wäre, gibt es wesentlich mehr Punkte, wo wir hätten andocken können. Das Interessante ist, jetzt reden wir über Kunst und dieser ganze Bereich hat sich in die Kunst entwickelt. Und gleichzeitig merkt man, das unterstelle ich euch jetzt mal, und zwar überhaupt nicht böse, weil mir das selber immer so geht, wenn man nicht drin ist in diesem Bereich, ist es A, für einen völlig fremd und B, völlig egal. Also es ist ja so, außer dass ich euch jetzt das mit Jonathan Mese gezeigt habe und Daniel Richter gezeigt habe, außer dass ihr da mal so ein paar lustige Vögel kennengelernt habt, passiert da nicht viel. Hätte ich jetzt aber über eine Band geredet, wo die, wäre ich bei Blumenfeld gewesen, was das bedeutet, dass die sich aufgelöst haben, wie das funktioniert ist, hat mit den Major-Verträgen, die die gemacht haben und so weiter, ja, wäre das wahrscheinlich in eurer eigenen, also ich weiß nicht, wie weit ihr noch so Blumenfeld sozialisiert seid, aber zumindest sagen wir mal, vor 10 Jahren wäre das noch wesentlich mehr in der eigenen Biografie von Leuten drin gewesen und hätte eine wesentlich höhere Bedeutung gehabt, als wenn ich jetzt gesagt hätte, Jochen Gieselmeier hat jetzt auch angefangen, Bilder zu malen. Das war der letzte Satz. Dann werde ich ganz kurz. Also ich habe verstanden, dass du vielleicht noch kurz auf Benji eingegangen bist, weil ich hätte auch was zu gefragt. So. Also halt, das ist halt eine Form von Kunst, die ich zumindest in den Anfängen, so ich weiß nicht, inwiefern das parallel entstanden ist in Europa, in den USA. Benji, Dolk ist mir jetzt noch so ein Begriff, das ist in Skandinavien jetzt aktiv, normal aktiv. Also wie ich schon irgendwie, wo ich am Anfang dachte, das ist eine subversive Form von Kunst in den Anfängen. Die dann auch ganz schnell wieder vereinnahmt wurde. Also mittlerweile ist es ja schon so, dass die großen Firmen wie Nike und keine Ahnung, irgendwie sich Street Artists anholen oder halt irgendwie Konzepte und Formen benutzen, die halt in der Street Art oder wirklich entwickelt wurden. Und ja, also es ist halt wieder völlig popkulturell vereinnahmt wurde und so. Und es halt überhaupt keine politische Subversion mehr hat. Die steckt da nicht mehr drin. Also siehst du da einen Ausweg raus? Also ich denke mal so, eine Möglichkeit, sich halt das Ganze immer weiterzuentwickeln, also immer quasi der Vereinnahmung einen Schritt voraus zu sein, neue Formen zu entwickeln. Oder aber halt irgendwie umgekehrt dann halt die Formen wieder zurückzuerobern oder vielleicht überholte Formen dann wieder den Sinn zu verdrehen, vereinnahmen. Ja, ich glaube ja nicht an diese Vereinnahmung. Also ich würde ja sagen, dass in der Logik der Sache liegt, dass es eigentlich immer schon vereinnahmt ist. Und da gibt es einfach nur irgendwann die Stelle, wo es überschwappt. Und da wird es auffällig für Kunst, sag ich mal. Also mir ist es zum Beispiel heute gerade erst aufgefallen, das erste Mal, obwohl ich da sehr häufig mit der S-Bahn langfahre, in Hamburg gibt es zwischen Holstenstraße und Aldona so eine große Mauer auf so einem Haus drauf, so ein bisschen schräg gebaut. Da stand früher, und das heißt jetzt wirklich so in den 80er Jahren, eine sehr alte Graffiti, die war da wirklich über 10 Jahre, Don't Cry, Work. Ja, also kann man sagen, schon eine Art von für damalige Verhältnisse politische Graffiti, irgendwie morgens fährt man da zur Arbeit und abends kommt man zurück und dann schreit ich, arbeite. Ja. In dem Haus ist so ein Bettenladen, so Futonbetten. Und mittlerweile haben die einen Graffiti-Künstler oder Künstlerin, weiß ich nicht, beauftragt, und dann ist jetzt so Futon-Werbung im Graffiti-Style. Ja. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist eine Form von Vereinnahmung auf unterschiedlichsten Ebenen, also Legalisierung dieser Wand, Benutzung eines Stils, der als subversiv gilt, der sogar als kriminell gilt und so weiter und so fort, und Werbung für Betten. Und gleichzeitig wäre aber ja die Idee, dass es eigentlich in dieser Form von Graffiti immer schon angelegt ist. Also es ist austauschbar. Und man kann es im Übrigen auch in Ländern sehen, in denen von vornherein diese Übergänge zwischen Legalität, Illegalität und Kommerzialisierung und auch Eigennutz wesentlich fließender sind. Also ich kenne das zum Beispiel aus Brasilien, da ist also gang und gäbe, dass die in Straßen, die so Autohändler sind, die malen sich da selber ihre Autos da an die Wand und so, und das, dann sind die Übergänge fließend. Man kann es übrigens auch sehen, selbst vom Ursprung her, so in den 70er Jahren, das war früher los, aber in den 70er Jahren auch so in New York, in der Bronx, es gibt einen sehr schönen Film, der heißt Wild Style, das ist den kennt, wo das dokumentiert ist, wie sozusagen das von vornherein einfach, naja, ein Versuch ist, ohne den Kapitalismus zu überwinden, den Alltag ein bisschen schöner zu gestalten. Ja? Und da ist dann egal, ob man dann die Brötchen vom Bäcker an die Wand spült oder irgendwie Fakt mit Police oder irgendwie sowas. Und ich glaube aber eben, das Problem ist, dass man sich da zu sehr auf eben einer mehr die ästhetische Form verlässt. Also nicht, also diese Vorstellung, dass es eine ästhetische Form gibt, die nicht vereinbar wäre, oder dass es einen Umgang mit ästhetischen Formen gibt, sich einer Vereinnahmung zu entziehen, also was du jetzt so vorgeschlagen hast, das meine ich, ist vom Ansatz falsch, sondern man muss, also im Kapitalismus zahlt man immer fürs Brötchen, was man kauft. Ja? Und man kann Gegenmodelle entwerfen und das meine ich auch netter finden, wenn es ein Vollkornbäcker ist oder die Brötchen billiger sind oder man die selber zu Hause macht und eben diese alternativökonomischen Modelle ausprobiert. Aber die Logik bleibt immer dieselbe. Und jetzt wäre es so, als würde man irgendwie versuchen, durch eine ästhetische Veränderung des Brötchens quasi da eine Form von Widerstand reinzubringen. Und ne, das ist lächerlich. Also das ist beim Brötchen auch sofort klar. Und gerade, sagen wir mal, das Versäumnis einer wie auch immer gearteten, höchst disparaten linken Bewegung, eigentlich seit dem 19., das muss man nicht sagen, also seit den 20er Jahren vielleicht, oder zumindest seit den letzten 5 Jahrzehnten, sich, was die Bewegung angeht, explizit mit Kunst auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor an diesem Problem. Also das kann man ja wirklich sagen, also wo ich das jetzt so mit der Pop-Art so ein bisschen ausgeführt habe, das war ja keine politische Bewegung. Und wenn man sich politische Bewegung zu der Zeit anguckt, stellt man fest, dass die eigentlich immer, was Kunst angeht, so einen sehr defensiven und auch sehr groben Zugriff haben. Also ich glaube, das müssen wir uns auch, also ich sage jetzt einfach so doof generalisieren wir, aber so eingestehen, was das zum Beispiel Ausbildung von so musikalischen Formen angeht. Ja? Also das, die Anteile von sozusagen anderen, einer anderen Ästhetik, die tatsächlich durchbricht und auch Erfahrung durchbricht oder neue Erfahrungen produziert, von dem, was man so in den letzten 50 Jahren musikalisch hervorgebracht hat, ist verhältnismäßig dünn. Ich habe keine Ahnung, wie es anders geht. Ja, aber das. Also zumindest so die Idee, wo man glaubt, im Vorteil zu sein. Nicht? Also, was ja auch über Jahrzehnte verteidigt wurde. Ich weiß nicht, wie man das heute noch so verteidigen würde, aber ne, Punk, 3 Akkorde, super. Ne, ganz einfaches Schema. Und dann kann man aber feststellen, und im Übrigen hat ja auch der Punk in Deutschland eine besondere Rezeption gehabt, nämlich dass es immer als Gegenmodell zu Disco rezipiert wurde. Man kann feststellen, dass Disco genauso funktioniert. Und dann guckt man sich die Punkgeschichte an und merkt, hey, die kommen ja sogar aus der Diskothek. Ja? Die waren alle in New York schön in der Disco und haben da zum selben Groups angefangen, Punk zu machen. Und dann merkt man, dass genau diese ästhetische Idee nicht funktioniert. Ja? Also wenn irgendwo 3 Akkorde sind und Stumpfheit angesagt ist in einer hohen ästhetischen Dynamik, dann muss man sich Disco-Platten raussuchen. Das würde ich jetzt empfehlen. Ja? Ob man das mag oder nicht, das muss man sich dann anhören. das ist nämlich ein Schlusswort. Disco werden wir nächste Woche mit Dirk auch machen mit Klassik Kula. Der wird uns nämlich was zur Entschwörungstheorie erzählen und mit Glück auch danach auch noch ein bisschen auflegen. Ansonsten habe ich, glaube ich, die Set by Rees gar nicht erwähnt. Die liegen vorne aus, sind für 5 Euro zu erwerben. Und ansonsten danke ich herzlich für den Vortrag.